Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Kommentare in Blogs beispielsweise, Kommentare unter Zeitungsartikeln, E-Mails, die bei uns im Request-Tracker eingegangen sind, Anfragen etc. Sind von etwa 80-20 auf 20-80 gegangen. Das ist also auch eine Zahl, die ist jetzt nicht so ganz aus dem luftleeren Raum, die habe ich also auch mit drei Leuten abgeglichen und alle drei haben im Prinzip bestätigt, dass es in etwa das widerspiegelt, was wir zurzeit haben. Wir haben uns da mal Gedanken gemacht, was da die Ursachen für sein könnten. Das erste wird euch möglicherweise überraschen. Was ich glaube, dass also nicht jede Zeitung oder jeder Fernsehsender oder jeder Blog grundsätzlich sagt, wir müssen jetzt mal auf die Piraten eindreschen. Es wird da immer wieder Wellenbewegungen geben und eine solche Welle haben wir jetzt in den vergangenen Monaten auch erlebt. Das ist einfach eine Eigendynamik der Medienberichterstattung, an der können wir auch nicht viel ändern. Das hat uns aber witzigerweise im Wahlkampf nicht gestört und es hat auch die Umfrageergebnisse im Wahlkampf nicht beeinflusst. Was ich aber glaube, dass die, ich sage jetzt mal, ernstzunehmenden, reflektierenden Journalisten enttäuscht sind von uns. Und dass sich das auch in den Artikeln widerspiegelt. Ich glaube, dass die Journalisten auch eine gewisse Erwartungshaltung hatten, die wir nicht erfüllen konnten. Und mit wir meine ich jetzt die gesamte Piratenpartei. Also ich rede jetzt nicht nur von der Fraktion, sondern ich rede vom Landesverband möglicherweise. Ich rede vom Bundesvorstand. Ich rede von anderen Landesverbänden und dem Gesamtbild, das wir abgeben. Und da die Medien ja Katalysator sind, erzeugt das erstaunlicherweise in Anführungszeichen enttäuschte Wähler und das spiegelt sich jetzt halt in den Umfragen und auch in den negativen Kommentaren wieder. Ich glaube, dass wir im Januar, Februar, eigentlich schon etwas früher, seit der Berlinwahl Erwartungen geweckt haben und uns ist es nicht gelungen, diese Erwartungen zu erfüllen oder zumindest nicht die zu transportieren, wenn der ein oder andere der Meinung ist, dass wir da in bestimmten Bereichen noch das auch umgesetzt haben, was wir vorher versprochen haben, dann ist es nicht gelungen, das wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann nützt es wenig jetzt auf, völlig egal, ich will jetzt keine Zeitungsnamen nennen, eine Zeitung XY einzudreschen und zu sagen, warum schreiben die nichts? Man sollte dann wirklich überlegen, was sind die Ursachen dafür? Und die Ursachen erstmal bei sich selbst suchen. Ich denke, dass wir Folgendes verkehrt machen. Wir konzentrieren uns in der öffentlichen Darstellung nicht auf die wesentlichen Punkte, die uns als Piraten mal bekannt gemacht haben und interessant gemacht haben. Und dann, das ist, glaube ich, einer der Kernsätze dieses Mini-Vortrags, überprüft euch da mal selbstkritisch. Wir haben keine Ziele und keine Konzepte. Ihr als Fraktion habt das auch nicht. Als Landesverband versuchen wir, sowas aufzubauen, also Stichwort Agenda-Setting, dazu komme ich gleich nochmal. Aber ganz böse gesprochen, wir leben so in den Tag hinein. Mit wir meine ich jetzt also auch natürlich die Fraktion. Also was so an Arbeit auf den Tisch kommt, das wird erledigt. Aber wirklich so große Themen systematisch und abgesprochen untereinander mal wirklich anzugehen, ist uns bis heute nicht gelungen. Das sind keine großen Themen. Das ist etwas, was über die tägliche Routinearbeit möglicherweise ein Stückchen hinausragt. Aber es ist nicht das, wofür wir eigentlich angetreten sind und das, was uns wirklich interessant gemacht hat. Parallel produzieren wir Gates. Natürlich wird da vieles aufgebauscht und vieles sind auch Dinge, die wir in unserer Wahrnehmung möglicherweise überdramatisieren. Also erst recht dann, wenn andere Landesverbände auf irgendeine Aktion XY zeigen und sagen, wie können diese Piraten nur? Also diese, damit meine ich jetzt natürlich dann andere Piraten. In dem Zusammenhang ist mir aber auch was aufgefallen. Wir zeigen so gut wie keine Geschlossenheit. Und so leid mir das jetzt tut, das zu sagen, ich glaube, dem Landesverband gelingt das jetzt noch eher als der Fraktion. Was auf keinen Fall der Wahrheit entspricht, ist von irgendeiner Geschlossenheit zu sprechen, was die Gesamtpartei angeht. Also ich erinnere da an diverse öffentliche Briefe, also Niedersachsen in dem Fall, Hessen, wer noch alles, der Streit im Bundesvorstand, die anschließenden Kommentare oder das, was jetzt, ich hoffe, also haltet das einfach mal ruhig, was jetzt zurzeit wieder durch die Tweets, also ausgedrückt wird, das Frankfurter Kollegium. Das möchte ich heute aber eigentlich gar nicht inhaltlich ansprechen. Das drückt sich aus, unter anderem darin, dass es beispielsweise, das hat sich in den letzten Wochen allerdings in meiner persönlichen Wahrnehmung, ich habe jetzt nicht jede Fraktionssitzung verfolgt, weil ich kann nicht einfach jeden Dienstag von 10 Uhr bis mittags um 13:30 Uhr einen Stream verfolgen, Aber es hat sich etwas gebessert dahingehend, dass also diese Tool-Diskussionen etwas nachgelassen haben. Ich habe dazu mal geblockt. Einige werden es gelesen haben. Der ein oder andere wird es möglicherweise bewusst ignoriert haben, wie das überkommt oder rüberkommt, wenn man sich halt mit 20 Mann, Leuten, die eigentlich für politische Arbeit gewählt wurden, über die Struktur von Büroklammern streitet oder was auch immer. Oder Kugelschreiber. Das ist einfach in der öffentlichen Darstellung völlig daneben. Die Twitter-Kultur im Allgemeinen, und hier spreche ich jetzt wieder nicht explizit einzelne Personen an, sondern allgemein, was die Piratenpartei angeht, ist unter aller Sau. Das ist aber etwas, womit wir in Teilen leben müssen, weil wir können nicht jeden der 34.000 Piraten beeinflussen. Aber wir können zumindest uns selbst beeinflussen, das heißt zum Beispiel diese Runde hier. Das drückt sich auch aus in Pressemitteilungen, in persönlichen Stellungnahmen. Und hier muss ich jetzt wieder explizit sagen, einzelner Abgeordneter, Beispiel Hammergate. Auch in fehlenden Reaktionen auf Kommentare, die bei Zeitungen gekommen sind, die in Portalen erschienen sind, Anfragen, die gekommen sind. Ich will jetzt hier explizit mal eine Sache herausnehmen, das ist Abgeordnetenwatch. Da steht nicht umsonst ein Ausrufezeichen hinter. Die Hälfte der Abgeordneten, die Fragen bekommen haben, haben die bis heute nicht beantwortet. Also das war mein Stand letztes Wochenende. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Tut mir leid, da sind Fragen drin, die sind seit Juli für eine Partei, die sich Bürgernähe auf die Fahnen geschrieben hat und direkten Kontakt und einfache Demokratie, ist das ein Armutszeugnis. Und ihr könnt jetzt im Prinzip schon gedanklich den Artikel vorschreiben, der irgendwann mal kommen wird, wenn Abgeordnetenwatch die nächste Statistik über Abgeordnete veröffentlichen wird. Und das drückt sich dann natürlich auch aus in spärlicher Beteiligung des LVs und von Bürger, politisch korrekt hier mit dem Binnen-I. Was ich jetzt aber eben erstmal angefühlt habe. Ich habe exemplarisch mal 5 Dinge herausgegriffen, die jetzt die Fraktion betreffen. Ich habe auch noch 2, 3 Beispiele, die den Landesverband betreffen, dazu gepackt. Um das, was jetzt eben sehr theoretisch vielleicht rüberkam, nochmal anhand wirklich von 2, 3 Beispielen explizit auszuleuchten. Also da gab es im Sommer den Gesetzesvorschlag, ich habe ihn jetzt Störerhaftung genannt, konkret, wer es nicht mehr weiß, es ging um den Vorschlag von Markus Beckendahl von Netzpolitik.org, der auch die digitale Gesellschaft gegründet hat, der in 2 Sätzen im Prinzip die Störerhaftung für WLAN-Betreiber aushebeln wollte. Dann gab es einen Vorschlag, ich glaube, von Christopher Lauer, dass alle 4 Fraktionen eine gemeinsame Pressemitteilung dazu herausgeben und in ihrem jeweiligen Landtag eine Gesetzesinitiative starten, eine Bundesratsinitiative. Das wurde bei euch, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, die Diskussion, ich habe mich dann irgendwann ausgeklinkt, abgebügelt. Ihr habt es zwar grundsätzlich befürwortet, die Idee, aber da kamen dann so Dinge wie, wir lassen uns von Lobbygruppen nichts vorschreiben. Wir müssen das erstmal in aller Ruhe prüfen und in aller Ruhe bereden und dann werden wir Dinge entscheiden. Das war ein Gesetzesvorschlag, der hat 2 Sätze gehabt. Die Begründung, 1,5 Seiten. Wenn ihr das in einer Fraktionssitzung nicht hinkriegt, seid ihr fehl am Platz. Das wird... Frage? Nee, ich möchte das so nicht stehen lassen. Ja, egal. Nein. Nee, nicht hier im Stream. Ich will das genau an der Stelle so nicht stehen lassen. Wenn ich Fehler wollte, dann wurde eine Entscheidung innerhalb von den nächsten 5 Minuten gefordert. Und... Du hast jetzt selbst gesagt, selbst wenn wir jetzt einfach mal da stehen lassen, was du gesagt hast, das war nur 1,5 Seiten, in diesen 5 Minuten hätte man noch nicht mal die Zeit gehabt, die 1,5 Seiten zu lesen. Dann muss ich jetzt gleich... Möchte ich das nicht so stehen okay, lassen, es ist in Ordnung, die Botschaft ist... Okay, die Botschaft ist angekommen, dann möchte ich gleich die Gegenfrage stellen, weil ich genau das erwartet habe. Warum habt ihr das denn dann bei dem kopierten SPD-Antrag so gemacht? Die Reaktion darauf einiger Abgeordnete war, ich habe ja noch nicht mal gelesen, was da eingereicht wurde. Der kopierte SPD-Antrag zum Nichtraucherschutzpapier, der ist so durchgekommen. Welcher Antrag war das? Der Nichtraucherschutz. Der zurückgezogen haben. Da hat er absolut recht. Ja, da haben wir auch mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen. Und das war bei dem anderen Antrag nicht. Ja, aber der Punkt war der, ich habe mit einzelnen Abgeordneten gesprochen, die haben mir nachher gesagt, ich hatte noch nicht mal eine Möglichkeit, den zu lesen. Zitat Ende. Wie gesagt, wir können es einfach nachher in Ruhe mal besprechen. Das ist die Wahrnehmung von außen. Also ich habe gesagt, das ist eine Wahrnehmung, die von außen kommt. Und ich muss da an der Stelle einfach sagen, das ist ein Kernthema der Piratenpartei. Das ist eine Sache, da haben Teile eurer Fraktion, also Daniel kann ich da jetzt, daran erinnere ich mich noch, gesagt, das muss man eigentlich innerhalb von 2 Minuten abnicken, das Thema. Da muss man den Leuten, die Ahnung haben vom Fach, vertrauen und sagen, ja, es ist richtig und es ist ein Kernthema der Piratenpartei. Und wenn schon drei andere Fraktionen sagen, wir machen eine gemeinsame PM da draus, dann kann man auch mal den Berlinern, den Schleswig-Holsteinern und den Saarländern vertrauen. Punkt. Dann muss man das auch entsprechend hier in die Fraktion reintragen. Ja, aber dann habt ihr untereinander ein Kommunikationsproblem und das ist dann genauso schlimm. Meinst du das Kommunikationsproblem, dass da vorne jemand saß und die Hörer am Ohr hatte und sagte, hier, das bitte ab, jetzt ja, nein, das... Toso, ich habe eine Bitte jetzt. Jetzt, ich habe eine Bitte jetzt. Artet das? Ja, jetzt artet das leider doch in der Diskussion aus. Und ich würde das gerne erst zu Ende führen. Die nächste Geschichte, die macht es eigentlich noch deutlicher. Das ist die Anzeige gegen Minister Walter Borjans gewesen. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Als das Thema in die Öffentlichkeit kam, da haben wir von der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW überlegt, ob wir dazu was machen. Dann ist innerhalb der AG an einem Abend der Vorschlag gemacht worden, lass uns die Fraktionen mit einbeziehen und mal fragen, was die dazu sagen, ob die vielleicht auch was planen. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, es ist ein Minister, der hier im Landtag sitzt. Dann sind zwei Wochen ins Land gegangen und dann ist durch den Oliver folgende Botschaft rübergebracht worden. Ich glaube, Nico und Robert waren es. Die haben dann gesagt, also ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn das jetzt inhaltlich falsch ist, aber so steht es bei uns im Protokoll. Macht bitte noch nichts aus folgenden Gründen. Nummer eins, es gibt keinen Parteitagsbeschluss zu dieser Situation, Steuer-CD. Nummer zwei, wir planen eine kleine Anfrage und wollen die Antwort dieser kleinen Anfrage erst abwarten. Und Nummer drei, Robert plant eine Liquid-Feedback-Initiative zu dem Thema und auch da möchten wir uns erst ein Meinungsbild vom Landesverband einholen. Das war das, was Oliver uns dann in der AG-Öffentlichkeitssitzung so rübergetragen hat. Ich frage jetzt mal nochmal eben ganz konkret, war das so? Erinnerst du dich daran? War auf jeden Fall so ähnlich. Okay, also, gut. Weiß ich immer noch nicht. Wir haben jedenfalls darüber gesprochen, haben das Thema halb zurückgestellt, ja. Nach Rücksprache mit Robert. Das war Phase 1, das war also vor der Anzeige. Gut. Als die Botschaft rüberkam, das war am Dienstagabend, ist genau einen Tag später eine PM von Robert rausgekommen, wo er über Beschaffungskriminalität gesprochen hat. Einen Tag später. Einen Tag, nachdem gesagt wurde, lieber Landesverband, lass uns das Thema in Ruhe aufbereiten und mit soliden Fakten unterlegen. Fünf Tage später habt ihr hier in einer nicht öffentlichen Sitzung wahrscheinlich sehr heftig darüber gestritten, ob es sinnvoll ist, eine Anzeige zu erstatten. Ja, genau. Und drei Tage später ist dann der Landesverband informiert worden, abends um 6 Uhr, mit der Bitte, sagt doch dem Vorstand Bescheid, morgen werden zwei Fraktionsmitglieder eine Anzeige gegen Minister Walter Borjans erstatten. Eine Anzeige, ich habe das auch verblockt. Ich habe auch übrigens mit dem Udo darüber gesprochen, der ist auch ziemlich stinkig gewesen deswegen, der eigentlich gedacht hatte, das Ganze wird vorher noch wirklich substanziell. Ich sage es jetzt mal so, wie es in der Öffentlichkeit angekommen ist, sich in nichts von den zahlreichen anderen Anzeigen unterschieden hat, die andere schon, also ich weiß von mindestens 7, die andere vorher schon erstattet hatten. Der Punkt an der Stelle sind eigentlich drei Sachen. Nummer eins, wir als Landesverband gehen hin und sagen, wir möchten euch gerne ins Boot holen, wir möchten einen Ratschlag von euch, wir möchten wissen, wie sollen wir uns verhalten als Landesverband und wir möchten gerne gemeinsam was machen. Und einen Tag später passiert genau das Gegenteil von dem, was uns gegenüber gesagt worden ist. Über die Intransparenz etc. brauchen wir an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht mehr sprechen. Das dritte Thema ist jetzt vielleicht auch etwas überraschend für euch. Da muss ich allerdings sagen, will ich jetzt nicht so sehr draufhauen, weil ich nicht in diesen Räumen hier sitze. Ich weiß aber zumindest, dass das Thema Open Government von der SPD, und das ist ja eigentlich eins unserer Kernthemen, groß aufgegriffen wurde im Sommer schon und dass von uns da relativ wenig kam bis jetzt. Also korrigiert mich da nachher gerne, wenn es anders ist. Wenn ihr was gemacht habt, auch Substanzielles, dann ist leider versäumt worden, das Ganze auch dann zumindest in den Landesverband zu tragen an der Stelle. Nichtraucherschutzgesetz ist im Prinzip ähnlich und über den Postini-Mail-Server brauchen wir an der Stelle, glaube ich, auch nicht sprechen. Ich habe an dem Wochenende, ich bin übrigens IT-Fachmann und habe das also den Leuten, mit denen ich am Wochenende, an diesem bewussten Wochenende kommuniziert habe, das war der Ingo, das war der Lukas, das war der Grumpy, das war die Moni und zwei Mitarbeiter vom Landtag. Ich habe also 5 oder 6 Stunden damit verbracht zu recherchieren. Ich habe allgemeine Geschäftsbedingungen besorgt von den Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt gültig waren. Ich habe auf Konkurrenzunternehmen hingewiesen, die exakt damit gerade Werbung machen, dass ihre Server nämlich in Deutschland stehen. Das ist alles ignoriert worden. Es hat dann eine Fraktionsvorstandssitzung gegeben. Am Montag haben irgendwelche fünf, ich weiß nicht, wer es war, die Namen wurden mir leider nicht genannt, eine Pressemitteilung rausgebracht. Und es hat auf Twitter zumindest Hohn und Spott gegeben. Das war einfach so, das könnt ihr gerne nachlesen. Und die Medienberichterstattung war, vorsichtig ausgedrückt, auch jetzt nicht das, was ich mir an dem Wochenende eigentlich vorgestellt hatte, was da passiert. So, jetzt zu den positiven Sachen. Also nochmal eins, ihr macht hier politische Arbeit. Davon ist viel Routinearbeit. Ich weiß, dass viele von euch Akten fressen, bis der Arzt kommt und dass das für den einen oder anderen sehr ungewohnt ist und neu ist und wahrscheinlich auch sehr zeitaufwendig. Das ist so, aber das ist euer Job und ihr habt euch vorher überlegt, ob ihr den haben wollt und euch deswegen auch aufstellen lassen. Was ich jetzt hier aufgezählt habe, sind Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, das ist jetzt nichts, was so ganz, ganz oben rausragt, sondern es sind Sachen, die so etwas über dem Durchschnitt sind, aus meiner Einschätzung heraus, wie es auch dann in den Medien ankommt. Und da muss man auch fair sein und jetzt die Piratenbrille einfach mal abnehmen und sagen, ja, das ist etwas, das ist ein Erfolgserlebnis, aber das ist jetzt keine Revolution und das ist jetzt nicht wirklich so das Ding, das dann durch die Gazetten getrieben werden kann. Dazu zählt der BLB-Untersuchungsausschuss, dazu zählt die Geschichte mit den PCB-Tests an Schulen, was leider auch versäumt wurde, dann wirklich medienwirksam in die Öffentlichkeit zu bringen. Das hat dann, glaube ich, die CDU irgendwann mal aufgegriffen. Was mir sehr gut gefallen hat, die Visualisierung Haushalt, das ist niemandem anders so gut gelungen. Und das ist so ein Bereich, wo ich sage, das verstehe ich unter anderem unter Politik einfacher und verständlicher zu machen. Was ihr inhaltlich sehr gut umgesetzt habt, der Bereich Transparenz Nebeneinkünfte, aber die öffentliche Debatte dazu ist völlig verschlafen worden. Das ist jetzt nicht allein Schuld, sage ich jetzt mal, der Fraktion, sondern das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass da die andere Fraktion nicht alle kooperiert oder untereinander mitgespielt haben. Und was auch dazu gehört ist, das macht uns als Piraten nämlich aus, das ist diese Geschichte Best-of-Weihnachtsbaum-Debatte. Ich sage jetzt nicht, dass es in dem Verhältnis immer sein muss, aber hier und da mal so ein Schmankerl oder was Lustiges oder irgendwas, was typisch ja, Piratiges, mir fällt kein anderes Wort dafür ein, das gehört dazu. Und wenn die anderen Sachen stimmig sind, dann werden diese Dinge auch nicht belächelt oder negativ dargestellt, sondern positiv. Ein paar grundsätzliche Dinge und ich habe manchmal das Gefühl, dass der ein oder andere das nicht weiß. Deswegen habe ich es hier extra nochmal aufgeschrieben. Ihr mögt hier teilweise morgens um 8 Uhr auflaufen und abends um 10 Uhr die Tür abschließen. Das sieht aber keiner. Und ihr dürft dem, der es nicht sieht, den Vorwurf nicht machen, dass er es nicht sieht, sondern ihr solltet euch überlegen, wie ihr eure Arbeit nach außen tragen könnt. Und zwar so, dass Leute anerkennen, dass ihr viel und gut arbeitet. Was jeder Deutsche oder viele halt machen, das ist unser typisches Schubladendenken, unser Kategoriedenken. Das heißt, es gibt ein Klischee über Politiker. Politiker sind ganz, ganz unten in der Skala. Wir haben versucht und uns ist eigentlich im vergangenen Jahr auch gelungen, dieses Bild etwas aufzubessern durch unsere Arbeit. Das hat sich durch einige Einzelaktionen auch im letzten halben Jahr wieder ins Gegenteil gewandelt. Ihr habt dummerweise dieses Klischee sogar bedient an dem einen oder anderen Punkt. Ich erinnere da nur an unmenschliche Mahngebühren auf einem offiziellen MDL-Briefpapierkopf geschrieben. Dass einem das nicht wie Schuppen aus den Haaren fällt, dass das nicht geht. Dazu zähle ich übrigens auch Tweets, die also mit schöner Regelmäßigkeit jeden Dienstagmorgen kommen, dass man später kommt, gar nicht kommt oder was auch immer. Das ist toll, aber dann benutzt auch das Telefon. Müsst ihr der Öffentlichkeit gegenüber dokumentieren, dass ihr nicht in der Lage seid, einen Termin regelmäßig einzuhalten um 10 Uhr? Wäre ich Arbeitgeber, also und ich würde sowas lesen, okay, den Rest könnt ihr euch denken. Für dich doof, hat er recht. Ach was, Toso, wirklich, bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Dann ein grundsätzliches, da können wir jetzt gerne irgendwann mal abends beim Bierchen eine philosophische Diskussion drüber führen. Mit Nazi-Vergleichen verliert man immer. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das habe ich jetzt übrigens extra in Anführungszeichen gesetzt, weil ich meine damit auch alle artverwandten Vergleiche, die zumindest in diese Richtung gehen. Man kann nicht hingehen und über ein Ermächtigungsgesetz sprechen und über Gestapo-Vergleiche. Mit einer einzigen Ausnahme, aber selbst da würde ich es nie anwenden, sondern grundsätzlich bei provokanten Dingen diese provokante Aktionen funktionieren nur dann, wenn auch entweder vorher Substanzielles da war oder Substanzielles folgt. Und das ist ein schönes Beispiel für den Tweet von Dietmar. Ich habe den am Montagmittag, als die Sache rauskam in der Öffentlichkeit, also ich weiß nicht, ob du meinen Blogbeitrag gelesen hast, in Teilen ja sogar noch verteidigt, in Teilen. Das hat, ich drücke es jetzt mal so aus, hättest du die Botschaft, die du eigentlich vermitteln wolltest, in die richtigen Worte gepackt, hättest du eine wirklich gute Diskussion lostreten können damit. Dir ist das aber nicht gelungen, weil du die falschen Worte gewählt hast und, das kommt jetzt erschwerend hinzu, weil von keinem, auch nicht von dir, Substanzielles folgte, was das Ganze nochmal inhaltlich unterfüttert, wo man dann sagen kann, aha, da gibt es wirklich einen Aspekt, über den man grundsätzlich mal sprechen muss. Ich meine, es ist klar, also ich bin Jahrgang 64, ich habe mich auch sehr lange mit dieser Thematik beschäftigt und habe lange überlegt, warum haben wir Deutschen immer so ein Problem damit und so ein unentspanntes Verhältnis, vielleicht ist es unentspannt auch wieder der falsche Ausdruck, zu unserer Vergangenheit, also unentspannt im Sinne von, Beispiel Walter Mörs, ich sitze in meinem Bonker. Ich hocke in meinem Bonker, ja. Dass die Leute, die also nach 45 geboren sind, zwar sich ihrer Verantwortung aus bewusst sind, die sie als Deutsche grundsätzlich haben, dass man aber halt nicht sein Leben lang im Büßerhemd rumlaufen muss. Eine grundsätzliche Diskussion darüber wird ja regelmäßig auch in Deutschland geführt. So, und dann ein wichtiger Punkt. Ihr verwechselt Dogmatik oder Fraktionsdisziplin oder manche nennen es Fraktionszwang, den es offiziell gar nicht gibt, mit Geschlossenheit. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass andauernd jeder Abgeordnete genauso stimmt wie der andere. Also, dass alle 20 immer zur gleichen Zeit ihre Hand heben oder Hand unten lassen. Darum geht es auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch in der Diskussion beim Nichtraucherschutzgesetz völlig missverstanden worden. Es geht darum, dass ihr eine grundsätzliche Geschlossenheit zeigt, in der ihr beispielsweise drei Leuten vertraut, die in einem Ausschuss sitzen und eine Beschlussempfehlung geben, oder einem Landesparteitag vertraut, der eine Beschlussempfehlung in Form eines Wahlprogrammpunkts oder eines Positionspapiers herausgegeben hat. Und dann sagt, ich muss mich jetzt im Detail mit diesem Thema nicht beschäftigen. Ich weiß, das Nichtraucherschutzgesetz ist da möglicherweise das falsche Beispiel, weil es sehr polarisiert und sehr emotional häufig benutzt wird. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo man dann halt hingehen könnte und sagen kann, ich muss mich jetzt nicht zwei Stunden selbst inhaltlich damit beschäftigen, sondern ich vertraue einfach der Person, die damit zu tun hat. Das ist auch eine Art von Geschlossenheit. Man entlastet sich übrigens arbeitstechnisch selbst damit. So, das war das Außenbild. Jetzt kommt so der Bereich Fraktion, AGNA und Landesverband. Ich habe das in Einzelgesprächen schon mal gesagt. Ich habe ja den Wahlkampf sehr intensiv begleitet. Also ich glaube, also neben Michelle war ich, glaube ich, mit so derjenige, der am meisten gearbeitet hat, vom Zeitaufwand her zumindest. Okay. Ja, also da will ich dann, okay. Nein, das Recht, aber sei vorsichtig. Okay, ich habe Recht und ich bin aber vorsichtig, aber ich wollte euch auch eine Gelegenheit geben, zwischendurch mal zumindest einmal einen Punkt kritisieren zu können. Es gibt einen Unterschied wie Tag und Nacht in der Kommunikation zur Zeit vor der Wahl und nach der Wahl. Ich habe regelmäßig Gespräche gehabt mit vielen von euch während der Wahl, während des Wahlkampfs. Das ist nach dem Wahlkampf abgebrochen. Ich weiß von einigen noch nicht mal mehr die neue Handynummer. Ich hatte vor 3 Wochen ein Telefonat mit einem Fraktionsmitglied, das ist heute leider nicht hier, der Hans-Jörg Rohwedder. Der hat morgens mit mir telefoniert, da ging es um eine gemeinsame Aktion, Fraktion, Landesverband. Am Mittag rennt er zum Ingo, also zur Pressestelle, und sagt, hier, ich wollte dich nochmal ansprechen wegen dieser Aktion. Wir haben doch heute Morgen deswegen telefoniert. Hallo? Achim, Pressesprecher Landesverband NRW. Tut mir leid, da fehlen mir die Worte. Das hat es während des Wahlkampfs nicht gegeben. Danke. So, ist jetzt etwas schwierig, den Schnitt zu kriegen. Ich habe mal gesammelt, was funktioniert und was hilft, also in der Zusammenarbeit. Das ist zum einen die neue Webpräsenz, wobei ich die in Klammern gesetzt habe, weil ich möchte eins verhindern. Ich habe es nämlich hier und da schon mal gehört, so zwischen den Zeilen. Die Webpräsenz ist jetzt nicht die Jokerkarte für alles, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Also nur weil jetzt ihr da eine neue Webseite mit einem tollen Design habt, heißt das noch lange nicht, dass alles vom Tisch ist. Streams der Sitzungen, das ist, denke ich mal, für uns mittlerweile selbstverständlich. Was mir persönlich sehr gut hilft, sind die Redeprotokolle, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mir 10 Minuten, 20 Minuten oder teilweise auch jetzt hier bei dir war es, glaube ich, mal eine knappe Stunde zum Thema Haushalt, die Reden anzuhören. Also ich finde das eine sehr gute Idee, dass die fast zeitgleich oder auf jeden Fall Stunden danach als Protokoll vorliegen. Doppelplus gut, Aufbereitung der Plenartage und die Beschlussempfehlungen, weil man da auch wiederum auf einen Blick sieht, und zwar bei der Aufbereitung der Plenartage sowohl das, was am Tag vorher veröffentlicht wird, als auch das, was dann passiert ist, auf einen Blick sieht, was funktioniert, also was passiert ist an diesen Tagen. Interessanterweise hat das übrigens bei den Beschlussempfehlungen überall funktioniert, nur nicht beim Nichtraucherschutzgesetz. Also irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Nee, da hat es keine Beschlussempfehlung gegeben auf der Webseite. Nein, es hat keine Beschlussempfehlung gegeben auf der Webseite. Habe ich noch nachgefragt und dann hat der Ingo, glaube ich, darauf geantwortet, das wäre unklar und deswegen hätte er das weggelassen. Ingo, bitte zuerst. Ja, es stimmt, dass am Anfang der Sitzung um 10 Uhr diese Beschlussempfehlung nicht online stand, weil es tatsächlich noch Diskussionsbedarf gab, zumindest bei uns, weil wir das Protokoll nicht klar deutlich interpretieren konnten. Um 10 nach 10 war die Beschlussempfehlung drauf. Also an dem Plenartag jetzt? Ja. Okay. Optimierungsbedarf sehe ich in der Kommunikation mit dem Landesvorstand und dem Presseteam. Und zwar immer dann, wenn es um sogenannte Gates geht. Es spricht nichts dagegen, jemanden aus dem Landesvorstand mal ins Boot zu holen, wenn beispielsweise in einer Fraktionsvorstandssitzung über, jetzt in diesem Fall, also konkret fällt mir jetzt halt die Geschichte mit Dietmar ein. Ich habe also an dem Montagmorgen versucht, den Ingo zu erreichen, der war wohl gerade auf dem Weg zur Sitzung, den habe ich im Büro nicht erreicht und auch sein Handy hat dann den Anrufbeantworter angehabt. Ich habe Dietmar nicht erreicht an dem Montagmorgen und der Landesvorstand hätte sich mit Sicherheit auch darüber gefreut, wenn man an der Stelle einfach gemeinsam kurz überlegt, was machen wir jetzt mit der Situation. Das gleiche gilt für die Google-Mail-Geschichte. Auch da wäre es, glaube ich, sinnvoll gewesen, dass man einfach sagt, okay, wir holen jetzt jemanden aus dem Landesverband telefonisch in die Sitzung mit rein. Also ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und dann kann man zumindest für den Teil, für diese 10 Minuten, vielleicht jemanden mit reinbringen, einfach nur um zu präsentieren, das haben wir vor, oder sich einen Ratschlag abzuholen. Umgekehrt passiert es ja genauso. Also die Landesvorstandssitzungen sind ja alle öffentlich, unsere Sitzungen des Presseteams bzw. der ÖA sind ja auch alle öffentlich und wir machen das ja sogar aktiv, dass wir uns Fraktionsmitglieder in die Sitzung reinholen und sagen, wir brauchen da mal eure Hilfe, euren Standpunkt, eine Idee. Einfach erstmal aufnehmen und sacken lassen. Was auch noch nicht funktioniert, und das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Feststellung, das ist die Einbindung des LVs, der AKs und der AGs. An einigen Bereichen funktioniert es, also der AK Wirtschaft und Finanzen, glaube ich, der hat das ganz gut hingekriegt mittlerweile. Wer? Okay, ich habe da jetzt wirklich. Das sind jetzt. Das waren jetzt mehr Details, als ich haben wollte. Was ich im Sommer schon mal angesprochen, mich sprechen übrigens auch Journalisten darauf an, Meinungsbildungs- und Abstimmungstools, die nicht nur euch intern betreffen, sondern die auch in irgendeiner Form den Landesverband mit einbinden. Völlig egal übrigens, ob das jetzt Liquid Feedback ist oder irgendwas anderes. Und was ich persönlich als sehr, sehr verbesserungsbedürftig empfinde, sind die Protokolle. Und zwar die Protokolle von den internen Ausschusssitzungen oder AK-Sitzungen, also ich meine jetzt eure internen, ich meine jetzt natürlich nicht eine Ausschusssitzung, die vom Landtag ist, genauso wie die Fraktionsprotokolle. Also die ÖA kriegt es hin, 5 Minuten nach Beendigung der Sitzung ein Ergebnisprotokoll online zu stellen. Ich weiß, dass man das in der Schule irgendwann im 10., 11. Schüler lernt, ein Ergebnisprotokoll zu schreiben. Es ist bei den Verlaufsprotokollen extrem schwierig, die Quintessenz daraus zu ziehen. Das ist einfach so ein Zeitfresser. In dem Moment. Vor allen Dingen, weil vieles nur im Pad zu finden ist und nicht auf der Webseite. Also das letzte Fraktionsprotokoll ist, glaube ich, vom 13.11. auch. Möglicherweise habt ihr dabei jetzt auch Engpässe. Das stimmt einfach nicht. Also gestern, ich habe vorgestern geguckt, da war es letztlich, ich hatte es auch mal angesprochen, da war es vom 13.11. Aber wenn du jetzt recht hast, können wir das auch gerne lassen. Ich habe das nur als Beispiel gebracht und mir geht es an der Stelle einfach darum, dass ein Ergebnisprotokoll, und ich möchte da auch nicht lange drüber diskutieren, wesentlich sinnvoller ist als ein Verlaufsprotokoll, wo jemand wirklich, oder Wortprotokoll, wo wirklich jemand versucht, wortgetreu abzuschreiben. Ich habe das als Vorschläge hier mal reingepackt. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig, Ergebnisprotokolle. Das kann wirklich nicht schwer sein. Schön wäre eine wöchentliche Zusammenfassung, ich sage jetzt mal maximal eine DIN A4-Seite von dem, was so passiert ist bei euch in dieser Woche. Ich weiß, dass ihr viel arbeitet, aber gerade, da steht es noch, also, ja. Also das ist etwas, was mich etwas ärgert. Und ich sage das jetzt auch ganz offen in dieser Runde hier. Ich weiß... Aber wir haben doch nicht am 13.11. zuletzt mal protokolliert. Das haben wir heute Mittag noch gemacht. Ja, aber es steht online. Vom 13.11. ist das letzte Protokoll online. Punkt. Und ich möchte an einer Stelle einfach was grundsätzlich jetzt nochmal sagen. Mir geht es um eine gute Zusammenarbeit zukünftig. Und ich glaube nicht, dass es hilft, wenn man jetzt also an irgendeinem kleinen Fitzelchen oder Detail versucht, darzustellen, dass ich Unrecht habe, nur weil ich in diesem Detail vielleicht Unrecht habe. Dann korrigiere ich das gerne, dieses Detail, aber ich möchte das Grundsätzliche verbessern. Ich habe mir heute Babysitter besorgt für meine zwei Kinder. Ich habe mir freigenommen, ich habe 60 Euro bezahlt und ich investiere hier von heute Morgen 10 Uhr bis heute Abend 8 Uhr Zeit. Danke. Wöchentliche Zusammenfassung, das ist übrigens... In dem Moment, wo ihr viel zu tun habt, wo Plenarsitzungen etc. sind, da wird das weniger Arbeit für euch. Weil da steht ja eigentlich alles schon dann in den Berichten über die Plenartage. Also da muss man dann im Prinzip eigentlich nur auf die Plenartage verlinken. Wichtiger wird das in dem Moment, wo ihr jetzt beispielsweise interne Fraktionsgespräche habt oder irgendeine Aktion überlegt oder in einem Arbeitskreis eine tolle Idee habt oder Zusammenkunft mit einem Arbeitskreis des Landesverbands habt. Ich kann als Pressesprecher, und ich glaube, ich spreche dafür alle aus dem Presseteam, nicht 20 Arbeitskreislisten verfolgen, was da jetzt möglicherweise passiert. Und eine solche Übersicht würde also auch der AG Öffentlichkeitsarbeit helfen. Die Fraktionsvorstandssitzungen, das habe ich schon angesprochen, also das geht jetzt nicht darum, dass man alles mitkriegt und alles weiß. Ich denke, Moni, du weißt, wie ich das meine. Sondern wirklich, dass man einfach mal das Gefühl hat, okay, das betrifft den Landesverband, eben kurz einen Handyanruf. Das muss auch nicht ich sein, also das ist, ich denke mal, von Fall zu Fall dann halt möglicherweise auch jemand anders, der da gebraucht wird. Und das ist übrigens etwas, was mir bei einigen sehr gut gefällt und ich erwarte das jetzt übrigens auch nicht von ihr, dass hier auf einmal 20 Leute auftauchen. Also ich muss da jetzt mal hervorheben den Kai, den Daniel, den Michelle, der allerdings die letzte Zeit jetzt nicht mehr so häufig da war, den Oliver Bayer, dass einer von euch, also einer, regelmäßig entweder an den ÖA-Sitzungen teilnimmt oder das Protokoll liest. Das Protokoll ist, denke ich, aussagekräftig genug. Also ich finde... auch nach einem Jahr noch Dinge wieder und kann dann Vorgänge rekonstruieren. Das ist vor kurzem noch passiert. Dass ihr wisst, was wir machen und dann eventuell auf Dinge reagieren könnt, die wir planen, die wir jetzt nicht explizit nach außen getragen haben. Ich habe, was diese eben bei diesen Arbeitskreisen, da habe ich so hier und da mal ein zustimmendes Nicken und aber auch ein Kopfschütteln gesehen. Ich habe ein wunderschönes Beispiel dafür, was diese Zusammenarbeit zwischen Landesverband oder die vielleicht auch manchmal von Kai eingeforderte Mitarbeit, zu Recht eingeforderte Mitarbeit, ja, eigentlich auf den Punkt bringt. Und ich muss jetzt also zwei Personen hier im Raum, sind sie noch beide da, ja, um Entschuldigung bitten, dass ich diese jetzt als Beispiel herausgepickt habe. Da geht es um das Einholen eines Meinungsbildes beim Landesverband. Beides auf die NRW-Liste gekippt. Einmal mit dem Betreff aus dem Landtag, kurzfristige NRW-Meinung, 16/15/58. Spannend. Lest es kurz, wenn man es auf dem großen Bildschirm lesen kann. Ich denke, die Botschaft ist übergekommen an der Stelle. Und jetzt mal ein Beispiel, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Betreff, neue Frage zu einer Rede im Plenum, Ladenöffnungszeiten. Hier anfixen lassen, hier informieren, hier mitmachen. Ich will ihn da jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber er hat da eigentlich alles genau richtig gemacht. Er hat nämlich die Leute interessiert für das Thema und das Ergebnis gibt ihm recht. Ich habe jetzt nicht im Detail verfolgt, aber Grampi nickt. Bei dir waren, ich glaube, knapp 30 Beiträge. bei dir keine 5. Und 3 davon haben sich mit irgendwas anderem beschäftigt. Ja. Beiträge, sondern es geht um die INI, dass wir zusehen müssen. Ich gebe euch daher 500 Recht. Gut. Und die Zeit für die Diskussion, weil das sind ja fertig bestehende Anträge. Da können wir natürlich überlegen, ob wir halt Änderungen ein. Entschuldigung, dann mach einfach mal. Okay. Ich will das jetzt auch, wie gesagt, dieses Beispiel einfach nicht jetzt zu sehr strapazieren, aber die Schlussfolgerung daraus sollte doch grundsätzlicher Natur folgende sein. Also zum einen, wir sind halt Wesen, die sich nur sehr schwer bewegen, und das gilt für Piraten genauso wie für alle anderen Menschen. Und es ist auch nicht wegzudiskutieren, dass maximal 10% aller Mitglieder, wenn überhaupt, aktiv dabei sind. Wenn ihr in irgendeiner Form Leute interessieren wollt, dann fixt sie halt wirklich mal an. Senkt Einstiegshürden. Also ich persönlich habe mir am Anfang angetan, jede kleine Anfrage zu lesen und auch die Antwort darauf. Ich habe mir Gesetzesänderungstexte oder Vorschläge dazu angetan. Das habe ich irgendwann aufgegeben. Weil es einfach, ja, wie, ich weiß. Nein, es ist ja auch, nein, aber es ist recht schwer verständlich für jemanden, der mit solchen Dingen oder solchen Drucksachen und Papieren überhaupt nie in seinem Leben zu tun gehabt hat. Also Einstiegshürden senken, und das hast du richtig gemacht. Ne? Und als Tipp außerdem, versuch doch erstmal bei populären Themen die Leute zu begeistern, als eine Geschichte, die möglicherweise vielleicht jetzt gerade aktuell im Landtag behandelt wird, aber greift nicht dann irgendetwas heraus, was so komplex ist oder so schwer verständlich oder die Materie so schwer nachzuvollziehen ist, dass also ein Laie in Anführungszeichen da sofort resigniert, sondern packt euch ein Thema, wo ihr wisst, aha, da kommt dann auch möglicherweise eine Reaktion. Ich weiß, dass es in Teilen passiert schon. Die Arbeitskreise der Fraktion, also diese internen Arbeitskreise, die ihr habt, verzahnt euch da mit den Arbeitskreisen des LVs. Aber bitte jetzt nicht, ich habe jetzt hier auch schon, ich habe Streaming-Beauftragte und Transparenz-Beauftragte und ich weiß nicht, was alles gehört so als Begriffe. Also einfach mal machen. Also viele Dinge werden nicht dadurch besser, dass man einen Titel für jemanden findet, sondern einfach, dass man sie mal zwischendurch macht. Also jemanden anrufen, eine E-Mail schreiben, ich bin morgen mal dabei, unsere Ausschusssitzung ist dann, habt ihr Zeit oder können wir uns mal abends um 19 Uhr in Mammel treffen? Zu Liquid Feedback noch etwas. Das ist ein schwieriges Tool, ich sehe das auch so, aber es ist das Tool, was am meisten zurzeit halt verwendet wird oder am wenigsten ignoriert wird von allen Tools, weil von großer Beteiligung kann man da nicht sprechen. Wir versuchen schon im Landesverband Liquid Feedback zu verwenden. Es wird aber schwierig, ich meine, ihr habt als Fraktion, habt ihr ein Gewicht, also nicht jetzt eine einzelne Person, sondern ihr als Fraktion. Es wird aber schwierig, wenn auch ihr als Fraktion dieses Tool nicht entsprechend würdigt, in Anführungszeichen. Also wenn ich nehme dieses Beispiel Transparenz-INI, was nach dem Nichtraucherschutzgesetz, nach dieser Kopieraktion, also SPD-Vorschlag kopiert, gekommen ist, da kam ja dann die Transparenz-INI, die dann im zweiten Teil von Kai formuliert wurde, da hat sich noch nicht mal die Hälfte der Fraktionen daran beteiligt. Ich rede jetzt noch nicht mal von der Abstimmung, sondern nur von, das Thema interessiert mich. Dann wird es auch schwer, dem Landesverband zu verkaufen, dass man ihn einbinden möchte, und es wird auch schwer zu verkaufen, dass Liquid Feedback als Tool möglicherweise genutzt werden soll. Das ist einfach so. Was Langfristiges, und das ist wirklich etwas, deswegen, mich hat also diese Mini-Diskussion eben auch schon wieder etwas aufgeregt, weil eigentlich ging es mir um solche Sachen, die jetzt hier stehen. Das wage ich heute fast gar nicht mehr anzusprechen. Also so Geschichten wie Agenda-Setting. Ich mache jetzt mal ein Stichwort. Ich bin ausgelacht worden Mitte Oktober, als ich gefragt habe, wann wird denn das PR-Konzept, was Ingo heute vorgestellt hat, verabschiedet, weil da ist ja die Abstimmung an dem Tag wohl gescheitert. Da haben alle gönnerhaft gelächelt und gesagt, das passiert am Wochenende. Da habe ich gesagt, da bin ich aber nicht überzeugt von, das wird möglicherweise erst im November was. Zum Glück habe ich nicht gesagt, welches Jahr November. Das PR-Konzept existiert, wenn ich das richtig verstanden habe, heute noch nicht. Doch, das Konzept. Ja, aber ihr habt es. Also es ist in Teilen abgestimmt worden. Ja, also ihr wisst, was ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Ich habe an einem Punkt versuche ich auch seit, und wir versuchen das im Landesverband seit mehreren Monaten, so eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Das heißt, dass wir uns etwas unabhängiger machen können von Mainstream-Medien. Ihr müsst immer Folgendes überlegen. Ich sehe das jetzt mal aus Verkäufersicht. Wenn wir Wahlen gewinnen wollen, und wir sind ja auch angetreten, um Wahlen zu gewinnen, dann müssen wir 5% holen. Wir müssen nicht 100% aller Leute überzeugen, sondern wir brauchen ein Minimum, also was jetzt bei Landtags- und Bundestagswahlen zumindest, ein Minimum von 5%. Und dann kann man durchaus überlegen, ob es legitim ist, das, was uns sowieso immer zugeschrieben wird als natürlicher Lebensraum, nämlich das Internet, zu nutzen und dort Menschen zu finden und zu begeistern für unsere Politik, die dann halt nicht jeden Tag auf Spiegel Online oder wo auch immer oder die Telekom-Newsseite oder was weiß ich schauen, sondern sich eher informieren in Facebook, über Twitter, auf Blogs etc. Ich will auch da wieder ein typisches Beispiel machen. Er wird jetzt überrascht sein, leider ist er nicht mehr im Raum. Ich wollte Daniel nämlich jetzt eigentlich loben. Er schreibt sehr gute Blogbeiträge. Dummerweise wissen da nicht viele von, weil sie nicht verbreitet werden. Tja, meint ihr, ich habe Lust als Pressesprecher jeden Tag 25 oder 20, ich meine, es gibt ja noch mehr als die Fraktionsmitglieder, 20 Blogseiten aufzurufen, um zu gucken, ob sich da was ändert? Unsere Seite reicht. Ist das jetzt da drauf? Seit neuestem die Blogs zusammen. Okay, gut. Das wusste ich noch nicht. Ja. Ich habe insgesamt jetzt zwei Wortmeldungen. Ja, ist okay. Ich bin aber fast fertig. Also. Achso, erst wenn fertig, Michelle. Ich habe es schon gesagt. Was wir im Landesverband machen, ist, wir versuchen gerade beispielsweise auf Facebook und auf Twitter die ganzen untergeordneten Organe zu vernetzen. Also das beispielsweise die Facebook-Seite von der Piratenpartei NRW, die hat jetzt knapp 4000 Likes, sich halt mit den Seiten der Kreisverbände, der Stammtische etc. verzahnt und dann in einem nächsten Schritt auch in die anderen Landesverbände geht, einfach um unseren Aktionsradius zu pushen. Eure Seite hat irgendwie 100 und Likes als Beispiel und der letzte Beitrag ist von, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht mehr genau nachgeguckt. Das Gleiche gilt für Google Plus und Blogs habe ich angesprochen, aber da wird ja jetzt offensichtlich was aggregiert. Wenn das aggregiert ist, dann kann man auch Dinge pushen und dann kann man auch Dinge zum Beispiel gemeinsam pushen. Also mir geht es jetzt, ich mache jetzt den Adventskalender mal als Beispiel. Das machen wir jetzt besonders toll finden oder besonders scheiße, diese Aktion, jeden Tag irgendwas zu machen, aber das kommt in der Öffentlichkeit auf jeden Fall an. Ihr habt Gewicht als Person und ihr habt viele Follower. Das heißt, ihr könnt Dinge auch mal kommentieren, ihr könnt über eure Facebook, wenn ihr einen Facebook-Account habt, solche Dinge auch vorantreiben. Wir machen das übrigens mit Fraktionssachen auch so, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Also wir pushen Fraktionsgeschichten in dem Moment, wo wir glauben, dass sie verbreitungswürdig sind. Das sind sowohl Pressemitteilungen als auch Tweets, als auch irgendwelche anderen Veröffentlichungen. Bei Twitter natürlich immer dran denken, das sind 140 Zeichen und das muss in irgendeiner Form eine Aussagekraft haben. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich gedacht habe, also bei den 20 Piraten-Tweets, da war das immer so standardisiert. Da habe ich gedacht, das liest keine Sau. Man muss bei den einzelnen Medien auch mal drauf achten, das ist Web 2.0, wie verkauft man das in die Öffentlichkeit? Der Adventskalender ist ein wunderschönes Studienobjekt übrigens an dieser Stelle, wenn man sich jeden Tag anschaut und dann die Retweets anschaut und auch auf Facebook anschaut, wie viele Likes und wie viel Sharing es da gibt, dann kann man unter anderem feststellen, welche Überschriften eingeschlagen haben und welche Überschriften nicht eingeschlagen haben. Das sind einfach Sachen, die würden wir gerne in Zukunft in Zusammenarbeit mit der Fraktion nach vorne bringen, weil dann kann man nämlich auch Dinge wie Agenda-Setting und so weiter mal in die richtige Richtung bringen. Ganz zum Abschluss. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere vergessen hat, was wir eigentlich wollten. Bei der Masse an kleinen Anfragen, bei dem Tagesgeschäft, bei dem ein oder anderen Tweet, den ich gelesen habe. Wir sind mal angetreten, um Politik besser zu machen. Also lebendiger, ehrlicher, verständlicher, einfacher. Wir vergessen das manchmal. Und ich würde mir wünschen, dass wir das in Zukunft wirklich mal wieder angehen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass also irgendwie ein 7. Änderungsantrag zum 5. Haushaltsgesetz zur Verlegung von Eisenbahnschwellen groß kommentiert und hochgejubelt wird, ne? Sondern dass wir einfach mal ein paar grundsätzliche Dinge, die wir angehen, Und da bietet sich zum Beispiel die Geschichte mit den Nebeneinkünften an, also alles, was sowieso in diesem Bereich, also Haushalt, Visualisierung, Haushalt ist ein schönes Beispiel, Dinge, dass man einfach bestimmte Dinge mal pusht gemeinsam. Und zwar nicht irgendeine Kleinigkeit und die dann hochjubelt und meint, man hat da jetzt was Tolles geleistet, sondern wirklich die guten Sachen. Die, für die uns auch die Leute gewählt haben, die nicht einfach nur gesagt haben, ich mache jetzt mal mein Denkzettelkreuz. Also lasst uns das einfach tun. Vielen Dank. Ja. Jetzt eine kurze Unterbrechung und dann in 10 Minuten weiter. Ja, natürlich. Ja, ja. Oh! Was ist los? Ja, aber leider immer noch nicht der Toso. Doch, der steht an der Tür. Der braucht ein bisschen länger. Der hält nur die Tür auf. Da, da, der ist da, nicht möglich. Da, da, da, da. Das ist mein Gewehr. Keine Gewalt ist ja auch manchmal keine Lösung. Nee, das stimmt. Also wie kein Heimsäuger, kann keine Lösung. Deswegen würden wir auch nicht einbringen. Stimmt. Ich kann das sehr gut. Der Michel kann mit Alkohol der Wumme oder was haben, aber kein Schiss. Manchmal geschehen Dinge mit den Augen. Das heißt, wenn in der Kaffeeklappe noch was über ist, ja. Meistens ist sie schon leer gesoffen. Herr Versammlungsleiter, geht es jetzt weiter? Es geht weiter, es tut mir leid, ich bin nicht zu spät. Ich möchte auch nicht direkt mit der Veranstaltung zur Presse weitermachen, sondern mit Matthias Bock. Das ist das Special. Bitte gefahren. Speziellen Gründen das Wort mal erteilen. Er hat da einen tollen Umschlag gekriegt. Ja, in der Tat, also ist gerade ein Anruf gekommen von Alte NRW. Ich könnte vorbeikommen und mir Daten abholen. Ich war etwas überrascht. Dann sagt man mir, dass es ernsthaft die Daten sind, nachdem ich hier 13 Monate fahre. Das sind die Daten des neuen kommunalen Finanzmanagements, so wie die Landesregierung sie erheben lässt von Alte NRW. Natürlich auch mit den Lücken, die aufgetaucht sind. Das haben wir in der einen oder anderen Sitzung im Kommunalpolitischen Ausschuss bereits feststellen können. Das ist eine Reaktion auf eine kleine Anfrage, die wir hier gestartet haben und wonach der Druck offensichtlich von außen zu groß geworden ist. Die Daten liegen jetzt hier vor. Sie werden in 4 Monaten circa in die Landesdatenbank übergeben. Und ich wollte hier die Fraktion fragen, es stellt rein rechtlich zumindest kein Problem seitens NRW, IT NRW da, die Daten bei uns auf der Homepage zu veröffentlichen mit der entsprechenden natürlich Pressemitteilung. Ich wollte die Fraktion fragen, ob sie dem zustimmt. Wir müssen die Wege leiten, dass es auf unserer Seite abrufbar ist. Das ist angekündigt und publiziert wird. Dafür. Das keine Fraktionssitzung, leider. Aber wir können das nicht nur. Wir können ja jetzt aus Formalfug, ich habe aber gerade mal durchgezählt, ich glaube, es sind 11, jetzt 12 Fraktionsmitglieder. Wenn wir versprechen. Wir könnten uns jetzt gegenseitig versprechen, dass wir schnell genug auf den Schluss lassen. Genau. Ein Rumlaufen ist fertig. Ja, aber warum auch nicht machen? Ein Rumlaufen am Schluss? Ich finde, Michel muss rumlaufen. Was soll die Wörter? Matthias hatte eine Frage, die würde ich jetzt gerne eben nochmal einmal auf der Uni wiederholen lassen. Dann, ich wollte um Zustimmung bitten, dass die Daten. Die Daten des kommunalen Finanzmanagements, die wir seit circa einer Dreiviertelstunde innehaben, ob ich die veröffentlichen darf auf der Homepage mit Hilfe der Presseabteilung natürlich und ob wir es dementsprechend kommunizieren dürfen. Mit Robert Stein habe ich diesbezüglich natürlich schon telefoniert, wir würden auch noch was vorbereiten. Ich würde es deshalb gerne auch dementsprechend dann auf unserer Homepage freigeben. Das gibt es bereits über Twitter Anfragen, die Nachricht hat sich doch schneller umgesprochen, als ich dachte. Von daher würde ich euch um Zustimmung für diese Aktion bitten. Und ja. Michelle, schreibst du schon? Okay. Ich habe noch Einsprüche, sonst würde ich jetzt gerne zur Abstimmung. Ich möchte allerdings anmerken, sprich ich bitte mit dem Landesverband. Das ist meine offizielle Anfrage an Sie. Da muss ich abstimmen in der ÖA. Natürlich. Gut. Wer ist für den Antrag von Matthias im Bittich um das Handzeichen? Michelle? Ich Michelle. Entschuldigung, seit wann brauchen wir einen Fraktionsbeschluss, um was auf die Homepage zu setzen? Es geht, glaube ich, mehr um das. Wir sind da alle für, dass er das macht. Ja. Der Matthias wollte, glaube ich, nur den Rücken dazu gestärkt kriegen. Das ja. Reicht nach 6 Wochen, steht das da. Muss das rein. Mit welchen 3 MDL stimmen wir die PM ab? Du schreibst alle 20 Haushalte. Zeig sie aber nicht vorher. Wenn du mit dem Protokoll aufnehmen willst, dass einer von uns mehr MDLs als Hunter formuliert hat. Der Matthias sucht sich 3 aus. Los geht's. Danke. Lach mit der Sekret mal und guck runter. Ja, so machen wir das. Super. Danke, Matthias. Wir können uns da, glaube ich, alle sehr drüber freuen. Hat ja fast gar nicht lange gedauert. So, ja. Länger. Und 2 kleine Ablehnungen der kleinen Anfrage. Sehr schön. Durch. Es ist ja jetzt in der draußen noch weiter diskutiert worden, die ganze Zeit diese Diskussion immer. Auf der Rednerliste steht niemand. Wer möchte den Anfang machen? Der ist stimmt, ja. Ja, dann los. Ein Wort zu dem Thema, keine Zeit und viel zu tun. Man hört das immer wieder von MDLs, es ist sehr stressig, wir haben eine 16-Stunden-Woche, kurz ab, es ist keine Frage, 80-Stunden-Woche, 90, mir egal. Schlussendlich geht es darum, dass Prioritäten gesetzt werden. Das heißt, die Frage ist, als MDL, welche Zeit nehme ich mir für Dinge? Und bei aller Kritik, die jetzt vielleicht an den Vortrag von Achim, die ich selber sehr gut fand, kommen mag, würde ich darum bitten, dass die Dinge, die ihr gut gefunden habt, jetzt rauspickt wegen der Zeit und vielleicht konkret zu einem Ergebnis kommt, was sich dann tatsächlich verändern könnte, wo wir in einigen Wochen sagen könnten, hey, da hat sich heute etwas Positives ergeben. Also wirklich die Dinge, die ihr tatsächlich gut findet. Dann noch eine Kleinigkeit von mir zum Thema einfach mal machen. Ich habe es getan. Dieser Fraktionspodcast, den ich vorgeschlagen habe, der existiert. Er ist bei iTunes besuchbar. Und dann die Bitte an die Presseleute, ihr müsst es nur benutzen. Fraktionssitzung von heute zum Beispiel oder von letzter Woche einfach online stellen. Wenn ich das unterstützen kann, tue ich das. Danke. Danke, jetzt kommt der Joachim als nächster. Ja, auch nochmal schönen Dank an den Achim. Vor allen Dingen, dass er bei aller Kritik, bei aller berechtigten Kritik oder Kritik, die von uns aus wieder kritisiert wird, tatsächlich den Bogen gekriegt hat hinzu, wir machen jetzt das mit dem Konstruktiven. Und in dem Zusammenhang mal einen größeren Aufschlag meinerseits. Das Thema, was er angesprochen hatte, Vernetzung Fraktionen, Fraktions-AKs mit den Partei-AKs, ist in der Mache. Es ist nicht nur beim Oliver Bayer dort in der Vorbereitung. Es gibt ja den ganz neuen AK-Forschungspolitik in der Partei zum Thema Hochschulpolitik, wollen wir sogar sowas wie einen kleinen Kongress machen in der nächsten Zeit. Also das ist in Arbeit, das sind Dinge, die brauchen auch Zeit und nach allen Selbstfindungsschwierigkeiten und Einstolpereien, die die Fraktion hier geleistet hat, denke ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ich würde gerne mal ein generelles Problem ansprechen, ob man da nicht den Schulterschluss zwischen der Presseabteilung der Fraktion und dem Landesverband und seiner AGÖA besser hinkriegt. Und zwar würde ich das gerne an einem konkreten Problem festmachen. Das ist die Medienpräsenz von ganz bestimmten Themen. Der Achim hatte eine Folie, da stand drauf, erinnere ich mich noch sehr gut, wir sind angetreten, um Dinge anders zu machen. Und wir machen auch tatsächlich Dinge anders, die werden aber nicht entsprechend wahrgenommen. Das eine Beispiel, das, eigentlich gibt es 2 davon. Es hat ja schon 2 Statements aller Fraktionen zum Haushalt gegeben. Einmal zum Haushalt 2012, erste bis dritte Lesung und dann jetzt ganz neu erste Lesung Haushalt 2013. Der Hergang war so, über die Genese unserer Rede als Fraktion, die 40 Minuten eine Sekunde war, die ich gehalten habe, da ist auch noch Optimierungsbedarf, das ist noch nicht ganz so gelaufen, wie man sich das vielleicht als ideal vorstellt, aber wir sind da auf einem guten Weg. Der Tag ist folgendermaßen abgelaufen. Walter Wojans bringt den neuen Haushalt 2013 ein. Als nächstes antwortet die größte Oppositionsfraktion, die Union, mit Laumann. Laumann ist nach etwa 5 Minuten auf der bundespolitischen Ebene. Dann kommt Römer von der SPD als größte Regierungsfraktion, kontert nochmal, unterstützt das, was Herr Wojans gesagt hat. Der nächste Redner ist Christian Lindner, der befindet sich nach 7 Minuten auf der bundespolitischen Schrägstrich-Wahlkampfebene. Danach kommt Rainer Prigen, der Grüne, der Fraktionsvorsitzende, der nach meiner Meinung eine sehr gute Rede gehalten hat. Also natürlich nicht vom politischen Standpunkt her, sondern von der Rhetorik her und ist auch auf die Piraten eingegangen. Hat dort nochmal kommuniziert, dass er bei uns nicht allzu viel einfordern würde, weil er durchaus noch wisse, wie schwierig es ist, eine Partei aufzubauen, wenn da der Unterbau fehlt, die ganzen Kommunalbeteiligungen, das ist ja bei uns noch nicht so viel. Das ist bei den Grünen ja andersrum gelaufen. Dann komme ich dran und bin in meiner Rede erstmal globalpolitisch und stelle, so wie das besprochen war vorher, den Zusammenhang her zwischen der Finanzmarktstabilitätskrise und den Staatsverschuldungskrisen, die wir jetzt haben. Mache also den globalen Bezug und begebe mich sofort auf die landespolitische Ebene und bleibe auch da bis zum Schluss. Mache dann nochmal einen Schlenker in Richtung Bund. Die Rede ist vorbei. Frau Kraft, nicht Herr Beuerns, geht in die Bütt und antwortet mir und nimmt geschlagene 7 Minuten Bezug auf die inhaltliche Rede des Piraten. Hat mich sogar nochmal zitiert mit einem Satz, den sie sich aufgeschrieben hat. Kritisiert eine gewisse, Konzeptlosigkeit mit unseren Vorschlägen, wenn wir ja noch nicht so weit und so weiter. Aber im Grunde genommen ist die Tatsache, dass sie die Piratenrede so lange reflektiert, auch ein Stück weit eine Wertschätzung. Und in der Printpresse ist davon nichts zu lesen. Es wird nur auf die bundespolitischen Dinge, und wir haben es wirklich anders gemacht, weil der Pirat, die Fraktion der Piraten, hat sich mit der Rede des Fraktionsvorsitzenden an das Thema dieses Hauses gehalten, nämlich Landespolitik und Landeshaushalt. Im Gegensatz zu nahezu allen anderen, die irgendwann auf der bundespolitischen Ebene auf die Ebene abgedriftet sind. Und das taucht in der Presse nicht auf. Das heißt, wir haben definitiv etwas anders gemacht als alle anderen und kriegen das nicht kommuniziert, außer über unsere Gegenöffentlichkeitskanäle. Und an der Stelle würde ich einfach, ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Es ist kein Vorwurf überhaupt nicht an unsere Presseabteilung. Die hat während der letzten Plenarsessions einen Hammerjob geleistet. Jetzt, wo die neue Homepage da ist, noch besser. Die Dinge sind leichter auffindbar. Aber es kommt halt in den klassischen Medien nicht vor. Und an der Stelle vielleicht mal die Frage, ob man gemeinsam ein Konzept erarbeiten kann, wie man das nicht nur mit der Gegenöffentlichkeit, sondern auch in die klassischen Medien hinein unterlaufen kann, dass wir da nicht kommuniziert werden. Das wäre meine konstruktive Frage. Und ansonsten bin ich natürlich auch dafür, ab sofort das mit dem Konstruktiven zu machen. Danke. Danke, Joachim. Ich fülle die Rednerliste. Ich habe den Harald, den Michel, den Spazogi, den Achim und den Harald. Oh, jetzt haben wir zwei Harald. Ich zeige es drauf. Harald Wiese zuerst. Ja, danke. Ich möchte vorab nochmal die Frage stellen, ob ich jetzt als Fraktionsgeschäftsführer denn auch befugt bin, mich hier politisch zu äußern, damit ich jetzt nicht mit Weiterungen rechnen muss, wenn ich mich kritisch äußere. Ich will das so halb scherzhaft sagen, auch halb ernst. Ich gucke auch extra den Dietmar an, aber den gucke ich nicht an. Also, jedenfalls möchte ich... Ich möchte mal aus meiner Sicht eines vorab sagen. 90% von dem, was Achim vorgetragen hat, ja, also und soweit ich das dann beurteilen kann und selbst erfahren habe, kann ich nur dreimal unterstreichen. Die Arbeit hier in der Fraktion macht keinen Spaß. Ich kann auch nicht erkennen, wie das hier einen vertrauensvollen, freundlichen, humorvollen Umgang etwa miteinander hätten. Und ich kann von Geschlossenheit, die Joachim vorhin ja als einen kritischen Punkt auch genannt hat, Geschlossenheit nur in Ausnahmefällen hier wahrnehmen. Geschlossenheit funktioniert auch nur, ich glaube, das hast du auch gesagt, wenn Vertrauen mal da ist, also wenn man Vertrauen hat auf eine andere Beschlussempfehlung oder ein Vertrauen hat zu 2 oder 3 fachlich verantwortlichen Abgeordneten, das könnte das Prinzip nämlich der Arbeitsteilung sein, was uns vielleicht etwas schlagkräftiger machen würde. Also ich vermisse die Geschlossenheit, ich vermisse das Vertrauen und die Misstrauenskultur ist hier kaum zu ertragen. Das möchte ich hier loswerden, das habe ich noch nicht zum ersten Mal. Und das behindert aus meiner Sicht sehr unsere Arbeit. Wir haben noch viel Zeit, wir sind schließlich in der Legislaturperiode gewählt. aber wir müssen auch Verarbeitungsmechanismen entwickeln mit Kritik. Wir müssen Verarbeitungsmechanismen entwickeln, mit Kritik umzugehen und zu reflektieren. Hier auch als Fraktion, das tun wir nicht. Wir haben, wir sind hier in so einem Laufrad natürlich, hier in diesem Mikrokosmos, aber wir müssen gucken, dass wir eigene Fehler, ich sage das mal so, gnadenlos analysieren, um daraus zu lernen und nicht um jetzt den Schuldigen zu identifizieren und den ins alle Wand zu stellen und zu verprügeln. Und wir haben diese Mechanismen der Selbstkritik bisher auch nicht. Uns fehlt eine sehr, sage ich mal, klare Ergebnisorientierung. Bei uns werden Dinge in einer Gleichrangigkeit ohne Prioritätensetzung behandelt. Da wird gar nicht zwischen unwichtig und wichtig unterschieden, dass wir uns darin häufig verlieren, weil wir haben es immer mit zeitkritischen politischen Problemen zu tun. Dieser verdammte Mikrokosmos, in dem wir hier sind, das nennt man ja auch Parlamentarismus oder in diesem Fall Parlament, der hat sehr viele Regeln und diesen Regeln müssen wir uns leider, auch wenn wir das alles nicht so geregelte Zusammenhänge nicht so lieben, diesen Regeln unterliegen wir leider, die müssen wir auch für uns nutzen. So, und insofern möchte ich diese Kritik nur unterstreichen, die hat sich da in den ersten Charts auch wiedergefunden. Ich bin trotzdem ja, von Haus aus ein optimistischer Mensch ja, und glaube auch, dass wir dahin kommen werden, dass wir nicht nur Ziele haben, sondern dass wir auch Konzepte entwickeln. Haben wir auch noch nicht genügend gemacht. Es macht keinen Sinn, dass wir nur eine Forderungspartei auf dem Papier bleiben. Das macht keinen Sinn. Ja, wir müssen auch was umsetzen, was durchsetzen. Die positiven Beispiele will ich nicht alle wiederholen, aber dazu gehört der BLB-Untersuchungsausschuss, da gehört die Visualisierung zu und anderes mehr. Wir müssen mehr in diese Richtung gehen und es ist mir ein inneres Bedürfnis gewesen, das hier mal in diesem Kreise loszuwerden und ich möchte das auch richtig verstanden werden, es ist nicht bösartig. Danke, Harald. Hallo, Welt. Als nächstes habe ich Michelle, dann extra Tobi. Ja, schwierig. Das kann ich für euch jetzt mal anfangen. Also das Erste ist, das Erste zu Joachim. Es geht um das Thema Gegenöffentlichkeit und Öffentlichkeit. Ich denke, wir haben, und da kann sowohl unsere Presse Abteilung, als auch wir selber noch so sehr und noch so gut arbeiten, wir haben keine Chance, wirklich effektiv zu bestimmen, was kommt in die Presse und was nicht. Zeiten sind begrenzt. Zuerst wird immer die Regierung genannt, dann kommt die CDU, mit viel Glück kommt dann die FDP und mit noch mehr Glück kommen wir. Vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, da auch andere Wege zu gehen und zu sagen, okay, wir machen nur nicht mehr in dieser Intensität, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich auf unsere Gegenöffentlichkeiten da. Wir konzentrieren uns aufs Netz, aufs Bloggen, aufs Twittern, auf Facebook, auf sonst was. Denn da werden wir wahrgenommen, da werden wir geklickt und da werden wir gelesen. Und zwar als Erstes und nicht als Fünftes, wenn überhaupt. Dazu gehört aber auch, dass wir uns selber zusammenreißen müssen. Wir hatten vor 3-4 Fraktionssitzungen mal das Thema, die schlechten Sachen werden immer retweetet und da wird immer draufgehauen und da geht immer die Diskussion los und bei den guten Sachen, wenn wir mal was Gutes machen, ja, dann liest man das auf Twitter, denkt, oh geil, wir haben mal was Gutes gemacht und dann war es das. Da fehlt irgendwie die Verbreitung und gerade wir als MDL haben inzwischen eine so große Followeranzahl, dass wir so viel Öffentlichkeit schon gemeinsam generieren können, aber wir tun es nicht, weil wir halt tatsächlich ja, und dann einfach schweigen, sagen, ja, wissen wir ja schon, also für uns ist die Info ja nicht neu und deswegen wird das halt auch von uns nicht weiter verbreitet. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben auch schon, aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her, 3-4 Monate, wir haben mal darüber geredet, wie das ist mit unserem Account, mit unserem, vor allen Dingen unser Twitter-Account, wo wir alle Zugang hatten oder sehr viele Zugang hatten, bekommen haben. Wir werden da regelmäßig Sachen gefragt. Und ich habe da vorgestern mit Nimo drüber geredet und habe ihn gefragt, ob er weiß, ob noch jemand anders außer mir und ihm auf diese Sachen antwortet. Und er konnte da also leider nicht erhellend was zu beitragen. Das heißt, wenn man sich auf TweetDeck oder Ähnlichem sich diese Spalte einrichtet, 20 Piraten, dann findet man regelmäßig Leute, die uns Dinge fragen und bekommen einfach keine Antwort. Und wenn überhaupt nach Tagen, wenn dann entweder Ingo oder ich mal Zeit haben, uns da dran zu setzen und mal was zu antworten. Und dadurch verlieren wir eigentlich genau bei der Klientel, für die wir hier auch sitzen, die sich dafür interessieren, was wir tun, denn die folgen uns ja aktiv. Genau bei denen verlieren wir die Unterstützung, weil die sagen, guck mal, die wollten mal alles anders machen, die wollten kommunizieren aus dem Landtag, die wollten transparenter sein und wenn ich jetzt eine Frage stelle, kriege ich keine Antwort. Da müssen wir unbedingt ran. Da müssen wir unbedingt ran und das muss sich jeder Abgeordnete, ich glaube nicht, dass man das an Mitarbeiter delegieren sollte. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Abgeordnete uns da einfach an den eigenen Haaren irgendwie hochziehen müssen und sagen, okay, wir müssen uns motivieren, im Hintern treten, wir müssen diese Kanäle bedienen, denn das ist genau das, warum wir hier sitzen. Das ist das eine. Und mit dem anderen muss ich tatsächlich sagen, was mir zu Harald, was mir tatsächlich fehlt, und das ist jetzt eigentlich was mit Öffentlichkeitsarbeit wenig zu tun hat, aber was mir fehlt, ist, dass wir diese Klausurtagung nicht hinbekommen haben mit allen Leuten, dass wir jetzt eine machen im März, was meiner Meinung nach viel zu spät ist. Wir werden da weiterhin Probleme haben, wir werden weiterhin eine Flügelbildung haben innerhalb der Fraktion, wir werden weiterhin viel auf dem Gang kommunizieren, was leider auch nicht nach außen geht, und wir werden weiterhin auch diese, ich nenne es mal, Intrigen haben, der gegen den, und das beflügelt immer wieder auch diese, wie hast du es gerade genannt, dieses Misstrauen gegeneinander. Ich finde es auch schade, dass man den Leuten nicht ins Gesicht sagen kann. Auch ich, der eigentlich ein sehr direkter, sehr ehrlicher Mensch bin, traue mich einigen Leuten nicht mehr ins Gesicht zu sagen, was ich von ihnen halte, weil ich sofort Angst habe, dass hintenrum zwei andere wieder sagen, was ich denn für ein Arschloch bin, dass ich solche Sachen aussprechen würde. Das müsste man doch nicht tun. Und da müssen wir uns auch, da müssen wir an unserer Kultur arbeiten. Meiner Meinung nach hätten wir dafür eine Klausurtagung gebraucht, und zwar tatsächlich eine, wo man sich mal zusammensetzt, wo man mal sich auch persönlich kennenlernt, vielleicht auch über Dinge redet, die für die Öffentlichkeit nicht gerade geeignet sind, auch mal über Persönliches redet, damit man auch versteht, warum reagiert der eine so, der andere so. Mein Plädoyer, unbedingt auf März zu arbeiten, dass wir das hinbekommen, früher geht es leider nicht. Und damit wir jetzt, die Uhr können nicht nachher wieder rausstehen, und so ergebnismäßig haben wir jetzt ja einiges gesprochen und es klingt ja auch alles sehr konstruktiv. Immer meine Sorge, so war es in der Vergangenheit, dass hinterher vergessen worden ist. Ich mache jetzt einfach mal einen ganz konkreten Vorschlag. Wir haben eine Nummer darauf stehen, auf dem Vortrag von Achim, der ist Agenda-Setting. Dann hat Michelle gerade gesagt, Konzentration auf gewisse Themen. Mir fällt gerade nicht ein Thema mal eben aus der Hüfte ein. Ich kann das jetzt auch nicht leisten, dass ich sage, wäre auch ein bisschen vermessen. Ich hätte jetzt da die Lösung, wie man das alles ändern könnte. Aber ich mache jetzt einfach den Vorschlag, dass ich 1, 2, 3, wer auch immer in die L zur Verfügung stellen, zu sagen, bis zum Zeitpunkt X, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, Hauptsache Termin, bemühen wir uns gemeinsam zusammen mit der AGÖA ein solches Thema, ein Kernthema zu finden, auf dem mehrere sich bereit erklären, konsequent darauf hinzuarbeiten, und mit der Bitte, die sich bereit erklären, haben dann auch zu einer Zeit, das ist jetzt auch ein Spontanvorschlag von mir, dafür ist nichts abgesprochen, haben dann Zeit an einem Abend, wo man über solch ein Thema gemeinsam spricht, was man machen könnte. Nur noch eine Kleinigkeit zu den Antworten. Ja, ich finde, dass die MDLs tatsächlich viele Dinge selber machen sollten, nicht die sollten. Dann habe ich jetzt als nächsten. Okay, ganz kurz zu Joachim. Vergesst den Gedanken, dass ihr Medien beeinflussen könnt. Ihr könnt sie nur durch positive Arbeit beeinflussen. Es gibt auch eine Faustregel, die gilt überall, egal ob ich jetzt im Callcenter arbeite oder PR irgendwo anders mache. Schlechte Nachrichten verbreiten sich sechsmal häufiger und mit einer sechsfach häufigeren Intensität als gute Nachrichten. Deswegen ist auch die Arbeit, die ihr einigermaßen ordentlich oder gut erledigt habt, eher untergegangen. Das ist einfach so, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Das sieht man übrigens auch sehr schön an fundierter, guter, substanzieller Arbeit. Urheberrecht, das haben wir eben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Monat das war, haben wir das gepusht. Da gab es auch gerade wieder so eine Diskussion, wo wir dann auf NRW-Ebene gesagt haben, jetzt geben wir richtig Gas innerhalb von 4-5 Tagen. Das ist, obwohl es eigentlich eine Landesverbandsgeschichte war, in den Mainstream-Medien mit Ausnahme des Spiegels gewesen. Es ist heute übrigens nochmal in der CT sehr ausführlich behandelt worden. CT hat, glaube ich, irgendwie ein Sonderthema dazu gemacht. Und das zeigt wiederum, dass nur sachlich fundierte, gute Arbeit, die aber auch viele Leute interessiert, bei Themen, die gerade in der öffentlichen Diskussion stehen, eine Chance haben, auch an die Öffentlichkeit zu geraten. Also da muss man einfach mal hingehen und das ist das halt Agenda-Setting. Sich überlegen, okay, was können wir in den nächsten Wochen, Monaten machen? Dann noch eine Sache zu Michelle, die Geschichte mit der Geschlossenheit. Ja, ich sehe das genauso. Also ich glaube, sowas ist notwendig. Und wenn es nur auf der Ebene ist, dass man in der Lage ist, professionell zusammenzuarbeiten. Ich habe das im Vortrag versucht auch darzustellen, dass ich das eigentlich immer wieder mache. Und also auch wenn der eine oder andere jetzt überrascht ist, ich reflektiere sehr viel. Also auch Kritik. Und ich trenne zwischen persönlicher Aversion oder Zuneigung und zwischen professioneller Zusammenarbeit. Das kann ich eigentlich wirklich nur noch jedem mal ans Herz legen. Also ich mache das Beispiel, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel, wir haben diese Geschichte mit Dietmar Tweet, morgens Stellungnahme Landesvorstand, ich habe mittags halt persönlich nochmal zu dem Thema geblockt. Ich versuche auch in solchen Dingen dann immer, ja, entweder eine Schadensbegrenzung für alle zu machen, völlig egal, ob ich jetzt eine Person besonders toll mag oder nicht, beziehungsweise eine gute Sache wirklich herauszustreichen. Und was mir halt wirklich aufgefallen ist, die guten Sachen, also die jetzt passieren in der Fraktion, die werden übrigens vom Landesverband honoriert und anerkannt und weitergegeben. Aber ja, ich glaube, dass ihr manchmal wirklich in diesem Laufrad sitzt oder in einer Filterbubble und glaubt, ihr habt jetzt, bitte nicht böse sein, extrem Tolles geleistet. Es sind Dinge, die etwas über dem Durchschnitt sind, viele Sachen von denen, die zwar gute Arbeit sind, aber die sind jetzt nicht herausragend. Und ich habe eine Studie bzw. einen Vortrag, der ist auf dem Bund-Länder-Presse-Mammel Treffen vor 2 Wochen gewesen. Also das war ein sehr, sehr konstruktives Treffen, auch hier in Düsseldorf. Da hat uns eine externe Firma mal 2 Stunden erzählt, wie denn überhaupt ein Wähler uns sieht. Wenn ihr wollt, können wir da gerne nochmal drüber reden. Die ist, glaube ich, auch in Köln mal gehalten worden, der Vortrag dazu. Also der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Und da sind sehr interessante Aspekte, die, denke ich, auch die Arbeit einer Fraktion als geschlossene Gesellschaft, als Gesicht darstellen. Und ich habe eine Bitte nochmal an euch. Versucht mal für euch ein Gesicht der Fraktion und ein Profil zu schaffen als Fraktion. Das war es erstmal von mir. Zum Thema, was Joachim eben dargestellt hat, der guten Haushaltsrede, die habe ich zu großen Teilen auch selber gesehen, fand sie auch selber sehr gut dargestellt, auch von den Themen her. Was wir da machen sollten, auch in der Zusammenarbeit ganz konkret, dass wir von der Presse der Fraktion mit der AGÖA und eben auch dem jeweiligen Pressepiraten der 53 Kreise und Städte diese Dinge innerhalb von eben demselben Tag oder den nächsten 24, 48 Stunden so kommunizieren, dass die Pressepiraten das in ihrem jeweiligen eigenen Umfeld so aufbereiten, dass es eben in den Lokalzeitungen steht. Also die Pressepiraten haben normalerweise eine sehr gute Resonanz, dass fast alle Pressemitteilungen auch in den Zeitungen auftauchen, auf den Kreisseiten oder den jeweiligen Stadtseiten der jeweiligen Zeitungen. Und dadurch können wir dann auch eine Öffentlichkeit erreichen, die man über die Mainstream-Medien, jetzt die überregionalen Medien, vielleicht erstmal nicht erreichen kann. Aber haben zumindest dann schon mal auch klar im Land verbreitet, dass Gespräche hier im Landtag positiv passieren, wo die Piraten eben auch für Aufmerksamkeit sorgen, auch für Resonanz sorgen. Das wäre so ein Weg, den man sicherlich auch durch Vertrauen schaffen, aufbereiten muss. Und auch da, das war ja heute, bevor ich losgefahren bin, habe ich das noch im Stream gehört, das Thema der Kontakte zwischen den MDL und eben den jeweiligen Kreisen, insbesondere wenn sie nicht in den Heimatkreisen der MDL liegen. Das ist eben eine Geschichte, die auch mit dazu beiträgt, dass die dortigen Pressepiraten einfach eine engere Fühlung haben als einfach nur Pressepirat von einem relativ kleinen Piratenhaufen zu sein, den man schlecht motiviert bekommt. Von daher kann ich dadurch nur zu appellieren, dass sowohl diese Betreuung ernst genommen wird, der etwas ländlicheren Bereiche, und in unserem Bereich macht das ja zum Beispiel der Landeburg, der sich da wirklich sehr intensiv drum kümmert und fast jede Veranstaltung mitnimmt, aber auch natürlich den Vorteil hat, dass wir gesagt haben, wir clustern unsere Stammtische so, dass wir eben im 1-2-Monats-Rhythmus gemeinsame Münsterland-Stammtische machen, sodass der also auch nicht in die 7 oder 8 Wahlkreise, die er hat, jeweils fahren muss, sondern in der Regel eben halt mit einem Termin gleich alle 5, 6, 7 Wahlkreise auch in Kontakt hat dabei. Und ich habe zu diesem Thema vor mittlerweile auch vor gut 2 Monaten einen Mail an den Lukas Lander geschrieben, als der bei uns im Kreis einen Vortrag gehalten hat und das kurzfristig über Twitter bekannt wurde. Und hat ihn gebeten, dass er noch den Kontakt auch zu den lokalen Piraten dann sucht. Das war jetzt in diesem Fall aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich. Hat ihn darum gebeten, das aber auch hier weiterzugeben an die anderen MDL, weil das natürlich auch eine ganz wichtige Chance und Möglichkeit ist, dass wenn ein MDL aus welchem Grunde auch immer irgendwo hin zu einem Vortrag fährt, wie du eben auch für Bielefeld oder so genannt hast, dass man das möglichst frühzeitig kommuniziert, damit die Piraten vor Ort es erstens weiter verbreiten können, zweitens gegebenenfalls teilnehmen können, wenn das möglich ist, oder man am Rande der Veranstaltung vorher, nachher, am Abend, wie auch immer, sich vielleicht eben auch noch einsetzt für eine halbe Stunde, Stunde oder so. Es muss ja nicht aufwendig sein, aber es hilft auf jeden Fall, um auch die Motivation in diesen regionalen Feldern, die doch sehr schwach besetzt sind, sehr oft. Wir haben in Kreisworten zum Beispiel zwar 78 Mitglieder. Eine kurze Unterbrechung, Entschuldigung. Nur für alle Interessierten, um 17 Uhr findet im Raum E1 D49 das Treffen mit den Whistleblower-Netzwerken. Deswegen möchte ich mich verabschieden. Wer gerne Lust hat, kann da folgen. Danke. Entschuldigung für die Unterbrechung. Gut, und wie gesagt, das wäre eben sehr wichtig, dass man das nutzt, um eben dort auch zu motivieren, damit einfach die dortigen Piraten auch dadurch einfach sich stärker wieder angesprochen fühlen und eben auch einfacher sich beteiligen an all den Dingen, die im Lande auch später mit Agenda-Setting gemacht werden können. Und ein kleiner Nebensatz noch zu dem Thema Niedersachsen-Wahlkampf. Ich habe unter anderem letztens in Mammel so einen Satz gehört, dass ja die Basis für den großen Hype der Piraten war ja die Berlin-Wahl gewesen und dass unter anderem eben gedacht wurde, Nico Kern, der jetzt gerade herausgegangen ist, hätte eben in Moabit Handzettel verteilt und so weiter. Also da haben sich ja sehr viele auch hier aus Nordrhein-Westfalen beteiligt, um in Berlin diesen Erfolg möglich zu machen. Und ich denke, da ist es genauso wichtig, das jetzt für Niedersachsen zu tun, damit eben auch überhaupt eine Chance für die Bundestagswahl besteht. Also auch da der Aufruf, jetzt hier bei dem parlamentarischen Alltag und halt dem Stress, den ihr habt, trotzdem zu versuchen, irgendwie im Wochenende oder wie auch immer in Niedersachsen mit dabei zu sein, um das auch weiterzutragen oder zumindest eben in den eigenen Umfeldern so viel zu motivieren wie möglich, damit die Leute das auch ernst nehmen. Wenn ich das kurz beantworten darf, wir haben auf der, weiß nicht, vorletzten oder vorvorletzten Fraktionssitzung über das Thema Niedersachsenwahl gesprochen. Und einige von uns haben sich bereit erklärt, im Niedersachsen-Wahlkampf, unter anderem auch ich, wirklich aktiv da, sich über ein Wochenende oder wie auch immer einzubringen, auch mit einer, sag mal, vielleicht was größeren Presseresonanz, weil das dann ein MDL aus Nordrhein-Westfalen ist. Ne? Und bei dem Thema Agenda-Setting, das ist letzter Punkt von mir, da ist es eben wirklich wichtig, dass ihr euch jetzt hier in der Fraktion sukzessive in den nächsten Wochen, Monaten gemeinschaftlich auf möglichst interessante Themen eben für alle Piraten einigt. Dass man sagt, natürlich auf der anderen Seite parlamentarische Arbeit in allen Politikfeldern, die in Ausschüssen zu besetzen sind, natürlich weiter. Aber man muss sich im Endeffekt auf 1, 2, 3 Themen konzentrieren, wo dann alle 20 sagen, da ziehen wir auch mit und verteilen das wiederum auch mit dem Landesverband, mit der AGÖA, mit den einzelnen Kreisen und machen daraus Kampagnen, die dann wirklich Agenda-Setting sind. Und die andere Arbeit nicht so ohne weiteres zu kommunizieren ist, weil sie eben zum Teil Sisyphus-Arbeit ist, die wird natürlich so weitergemacht, wie sie notwendig ist. Aber trotzdem ziehen dann alle 20 jemand ein Thema, wo ein Abgeordneter im Endeffekt die Federführung hat aus seinem Bereich mit. Und nur so kann Agenda-Setting gelingen. Und nicht, wenn wir sagen, wir haben hier alle 30, 40, 50 Politikfelder einigermaßen besetzt, kriegen aber im Endeffekt davon so gut wie nichts rübergebracht. Ne? Danke, Harald. Als nächsten. Zunächst mal Daniel. Oh, Daniel Dümme. Ja, sehr schön. Zwei, drei Sachen vielleicht. Speziell das eine oder andere, was hier gerade so gesagt wurde. Der Harald ist nicht mehr da, ne? Grundsätzlich schon, also die Brille ist zumindest noch da. Okay, dann nehme ich das vielleicht als Ende. Dann, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz wichtig, Harald, was die lokalen Medien zum Beispiel angeht. Das ist nämlich auch meine Erfahrung tatsächlich, dass in der Lokalpresse ja durchaus auch weiterhin, ich sag mal, Positives vielfach erscheint, gerade in diesen Wochenblättern, die aber ja trotz alledem eine recht hohe Verbreitung haben, die auch vielfach gelesen werden. Da müssen wir vielleicht in der Tat einfach noch ein bisschen besser gucken, wie wir das koordinieren. Und damit meine ich auch ausdrücklich beide, also Fraktion als auch Landesverband. Gerade auch dann, wenn wir hier im Landtag zum Beispiel lokale Themen haben. Also ich meine, wir haben letzte Woche einfach zum Beispiel über Opel Bochum gesprochen. Ohne dass ich jetzt weiß oder kontrolliert habe, ich weiß nicht, inwieweit das zum Beispiel lokal dann auch ausgeschlachtet, bearbeitet, wie auch immer wurde. Wenn das passiert ist, ist es gut. Dann halt als gutes Beispiel dafür, dass wir das einfach machen müssen. Und ich vermute, ohne dass ich es jetzt tatsächlich weiß, wenn wir da lokal Anstrengungen gemacht haben, wenn wir auch in der lokalen Presse Erwähnung gefunden haben. Bin ich mir sehr sicher. Und das ist bei allen Themen. Also viele Themen sind auf bestimmte Regionen auch zu münzen. Und da müssen wir uns einfach dann hinsetzen, gucken, wer sind die lokalen Ansprechpartner, wer von uns hat vielleicht selber dann auch Kontakt, wer hat der Landesverband Kontakt in die entsprechenden Gegenden. Und da müssen wir tatsächlich auch gucken, dass wir diese Kontakte nutzen und die Themen dann zumindest da setzen. Wenn wir dann halt nicht auf der ersten Politikseite in der WAZ, NRZ erscheinen oder wo auch immer, dann aber zumindest auf der Lokalseite, die im Übrigen deutlich mehr gelesen wird von dem normalen Bürger als der Rest der Zeitung. Social Media hatte Michelle ja eben auch angesprochen, ja, das, was du gesagt hast, kann ich alles so unterschreiben. Auch und gerade die Sache, die du angesprochen hast, dass hier relativ wenige MDL sich leider daran beteiligen, zum Beispiel da auch irgendwie zu antworten, auch per Twitter oder Facebook. Das kann sich ja einfach auch noch ein bisschen besser machen, da müssen wir jeder ein bisschen gucken. Ich weiß selber, dass es halt, euphorisch geschätzt maximal eine Handvoll sind, die sich da dann tatsächlich beteiligen. Ich hatte dazu ja auch vor einigen Wochen relativ ausführlich getwittert. Achim, du hast absolut recht. Natürlich verbreiten sich negative Schlagzeilen grundsätzlich einfach mehr. Nichtsdestotrotz, wenn wir selber, alle, die wir jetzt hier in dem Raum sitzen, zumindest einfach sagen, wenn wir halt eben gute Nachrichten haben, dass wir die eben retweeten, auf Facebook teilen und so weiter und so fort, dann erreichen wir schon mal ein Stück weit. Dann funktioniert das auch ein Stück mit dieser Gegenöffentlichkeit. Und da möchte ich all das unterschreiben, was du eben gesagt hast. Dann lass uns nicht da den Kleinkrieg irgendwie mit der Presse anfangen, den werden wir nicht gewinnen. Dann lass uns eben in den Medien tatsächlich uns breit machen, die ja für uns halt eben sehr leicht, sehr, sehr leicht zugänglich sind. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, wir haben wahnsinnig viele Follower. Wenn ich die verschiedenen Accounts, auf die wir eigentlich hier so zugreifen können, zusammenrechne, dann haben wir mehrere 10.000 Follower und sicherlich auch tatsächlich unterschiedliche Follower. Piraten-NRW-Account, Achim? Weißt du, 20.000, ein paar Bots dabei, aber 20.000 etwa. Okay, also das passt schon. Also ganz wichtiges Feld, können wir bestimmt noch viel, viel mehr machen. Lass uns diese guten Nachrichten dann tatsächlich verbreiten, mit der nur noch neuen Webseite sind. Ne, Website darf ich sagen, oder? Website darfst du sagen, ja. Ja, okay, sonst nicht, dass ich kritisiert werde nachher. Falsche Ausdrücke. Homepage. Ich glaube, da sind wir ganz gut ein gutes Stück mit vorangekommen, ne? Gerade auch was die Blogs und so weiter angeht. Kritikpunkt hat der Achim vorhin ja auch gesagt. Ein Kritikpunkt möchte ich dann noch aufgreifen aus einem Vortrag vorhin, Abgeordnetenbosch. Das ist mindestens unser eigenes Stadion, in dem wir da spielen. Ja. Wenn nicht die eigene Vereinsanlage mit allem Lokalkolorit, was da irgendwie so geht. Wohnzimmer, ja, können wir glaube ich, das eigene Klo vielleicht sogar. Ja. Also Leute, bitte, ich weiß es nicht genau, wer da noch offene Fragen hat, bitte ganz, ganz schnell diese Dinger beantworten, die gehen gar nicht. Ingo, vielleicht an euch auch die Bitte, vielleicht hängt ihr euch da mal mit dran, weil ich möchte nicht den Artikel irgendwann lesen, wo das wo tatsächlich diese statistischen Auswertungen kommen, die ja immer wieder da sind. Das wissen wir ja, dass es kommt. Da müssen wir ja vielleicht nicht als schlechteste Fraktion abschneiden. Das ist ja nicht irgendwie, irgendwie ein bisschen doof. Aber du warst, Harald Giesel, du warst gerade ganz kurz draußen. Du hattest das eingangs gesagt und das will ich einfach an der Stelle so nicht stehen lassen. Du hattest fast noch mit deinen eigenen Worten zusammen, dass hier quasi schlechte Stimmung oder sowas wäre. Die sehe ich hier nicht. Also klar, uns fehlt sicherlich ganz viel auch gegenseitiges Vertrauen. Das würde ich alles an der Stelle soweit unterschreiben bis zu einem gewissen Level. Eine schlechte Stimmung sehe ich hier nicht, sondern eher ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass wir auch ein recht gutes Arbeitsklima hier haben. Wenn ich dann mit den Referenten, mit denen ich dann hier und da im Gespräch bin, kriege ich eigentlich ein eher positives Feedback, dass ihnen das Arbeiten hier halt tatsächlich Spaß macht und das geht eher so tendenziell in die andere Richtung. Da ist noch ganz viel Luft nach oben, um das auch ganz eindeutig zu sagen, das wissen wir beide, ne? Das werden wir schon hinkriegen. Letzte Sache noch, Thema Opposition. Ich glaube, Michelle hatte das vorhin auch gesagt und wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Mit unserem Politikstil, den wir machen, erscheinen wir eben in den Artikeln nicht. Weil wir sind da einfach nicht relevant. Wenn die Regierungskoalitionen hier irgendwas einreichen, ja, und wir doofen Piraten sagen, das ist irgendwie ganz okay und wir können dem irgendwie zustimmen und haben gar nicht so viel drauf rumzuwäschen, dann steht halt nur auf der einen Seite die Position der Regierung, ja, Rot-Grün hat das und das gemacht und den Gegenpol suchen die sich halt dann da, wo der Gegenpol ist. Und der Gegenpol ist dann in diesen Fällen tatsächlich einfach nur CDU und FDP, die halt das große Kritisieren, das große Bashing dann tatsächlich machen. Die Stellungnahme von Joachim zum Beispiel in der Haushaltsrede, da waren ja viele gute Ansätze tatsächlich drin. Die sind einfach für den Zeitungsartikel echt uninteressant. Das ist viel interessanter ist halt eben zu schreiben, dass Laumann und Lindner da durch die Gegend gespuckt haben und total unzufrieden mit allem. Und dass Christian Lindner nur noch über Bundespolitik dann geredet hat in seiner Rede, ja, ist halt eben einfach so. Nichtsdestotrotz, ich möchte das gerne halt beibehalten. Ich möchte gerne, dass wir unseren Politikstil da durchsetzen und jetzt nicht umschwenken und sagen, wir machen jetzt frontale Opposition und hauen halt, egal was da für ein Antrag kommt von irgendjemandem, hauen den immer nur auf die Fresse. Das ist nicht der Ziel der Politik, den ich hier machen möchte. Ich hoffe auch, dass wir uns da nicht zu sehr einlullen lassen. Das kostet vielleicht ein bisschen, das kostet in den Umfragewerten, aber ich bin da einfach überzeugt davon, dass wir da auch wieder irgendwann rauskommen werden. Insofern, das von mir. Herr Daniel, als nächsten habe ich den Extra Tobi. Ja, ganz kurz vielleicht zu Bochum. Also als Monika da geredet hatte in der Aktuellen Stunde zu Opel, haben wir halt eben genau die Bochumer Lokalredaktionen angeschrieben, haben denen den Audiomitschnitt, vor allem jetzt an Radio Bochum 98.5, schlag mich tot, hatten wir denen halt eben und den Audiomitschnitt geschickt, damit die halt eben aus Monis Rede O-Töne rausschneiden können und dann halt eben im Radio senden können, was passiert ist. Wir haben die Lokalredaktion von Watz und Ruhrnachrichten angeschrieben und die haben am nächsten Tag dann entsprechend Moni als die Bochumerin dann zitiert. Also von daher, das zeigt, das funktioniert. Ist zwar eine sehr, sehr mühselige, kleinteilige Arbeit, weil mit sehr viel Aufwand erreicht man dann die Leser oder Hörer in Bochum. Das ist schon mal viel wert auf der einen Seite, wenn man sie auf der anderen Seite gar nicht hätte. Auf der anderen Seite, wenn wir halt eben so viele Kommunen haben und jetzt, ich glaube, 42 Lokalradios immer wieder mit Audiomitschnitten zu bedienen, ist halt eben enorm viel Arbeit. Und auch an der Stelle möchte ich ja nochmal betonen, wir sind halt in der Pressestelle zu zweit und haben halt eben noch ganz, ganz viele Dinge zu tun. Und von daher, ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache, sehr gute Idee. Und da müssen wir halt eben einfach Arbeitsabläufe optimieren und gucken, dass wir, obwohl wir die kleinste Opposition sind, trotzdem die Hände nicht in den Schoß legen und sagen, ja, wir sind halt die Kleinsten, ja, da werden wir halt nicht berücksichtigt, sondern da halt eben Möglichkeiten finden, trotzdem berücksichtigt zu werden. So. Und von daher, ja, wir müssen Twitter sicherlich bedienen, erst recht mit Blick auf unsere Basis, weil das ist ja das originäre Kommunikationstool, mit dem wir uns mit der Basis austauschen. Aber selbst wenn wir sämtliche Follower hochaddieren und noch die 20.000 vom LV mitnehmen, werden wir nachher vielleicht bei einem Zehntel von den Wählern landen, die uns tatsächlich hier in den Landtag reingeschubst haben. Denn 600.000 werden wir mit Sicherheit nicht über unsere Twitter-Kanäle zusammenkriegen. Und von daher ist es halt... Ja, von daher ist es wichtig, enorm wichtig, dass wir Twitter bedienen. Aber wir dürfen uns nicht nur auf Twitter verlassen. So, aber das möchte ich halt einfach nochmal an der Stelle tatsächlich sagen, dass wir für die breite Masse auch trotzdem auf die traditionellen Medien setzen müssen. Umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt seit Montagnachmittag genau 4 Schwerpunkte haben, die ihr beide ja eben schon eingefordert habt. ÖPNV, Bildung, Open Government und Kommunales leite ich aus der Haushaltsklausurtagung, die wir am Montagnachmittag hatten, ab. Das heißt, das sind die 4 Themen, mit denen wir uns im Jahr 2013 mindestens sehr, sehr intensiv beschäftigen werden. Und diese 4 Themen werden wir halt eben auch als Agenda Setting nutzen, um uns da Agenda Setting, um uns darauf halt eben zu konzentrieren. Was in der, und das würde ich tatsächlich gerne im Team machen, erstmal innerhalb der Fraktion, aber dann logischerweise auch mit dem LV zusammen, weil wir dadurch halt eben eine größere Schlagkraft gewinnen können. Das setzt allerdings tatsächlich voraus, dass wir im Team auftreten und wenn wir dann halt eben uns konzentrieren wollen auf 4 große Themen, dass alle anderen kleinen Themen, wie die Polizeiwagen NRW brauchen neue Winterreifen oder was auch immer, dann halt eben als Pressemitteilung hinten anstehen. Das ist ein Lernprozess und ich werde nicht müde, das immer wieder anzubringen und zu sensibilisieren. Verschiedene MDLs verdrehen jetzt schon wieder die Augen, weil der Schneider wieder sagt, die vielen, vielen Pressemitteilungen, die wir pro Tag rausschicken, nützen nichts. Aber wir sind da sehr energisch hinterher, dass wir uns da halt eben auf das Wichtigste, auf das Wesentliche konzentrieren. Weil da zählt tatsächlich nicht, je mehr Pressemitteilungen wir rausgeben, desto höher ist die Medienpräsenz. Da ist halt eben leider ein anderer kausaler Zusammenhang. Und von daher würde ich tatsächlich sagen, ja, lasst uns im Januar gemeinsam zusammensetzen, LV, also AGÖA und unsere Pressestelle und wir, und gucken, wie wir gemeinsam diese 4 Themen, die wir als Fraktion jetzt quasi per Haushalt vorgegeben haben, umsetzen können, dass wir meinetwegen Events organisieren, dass wir gemeinsam Projekte erstellen, Agenda-Setting im klassischen Sinne positionieren, die unterschiedlichen Kommunikationskanäle nutzen und dann, glaube ich, kriegen wir das auch ganz erfolgreich hin. Danke, Ingo. Danke erstmal, Ingo. Ich glaube, das meiste davon finde ich sehr positiv, was du gerade gesagt hast. Zu der Bogennummer. Ihr zwei, dass ihr das mal eben mit der kompletten Lokalpresse und auch mal Twitter-Beiseite nicht leisten könnt, ist vollkommen klar. Aber was Harald vorhin angedeutet hat, wir sind ja Piraten. Wir haben ja einen riesen Vorteil. Die Piraten bei uns, die arbeiten ja lokal alle wie ihren, was in anderen Parteien nicht so üblich ist. Also heißt da einfach nur, das muss die Fraktion nur nutzen und über die Presse Piraten das Dorf hinter Tupfingen verteilen. Und dann haben wir vielleicht auch so einen Bogeneffekt im Dörfchen in Uerdingen bei mir mit 3.400 Einwohnern. Sollten wir vielleicht im Hinterkopf behalten. Dann zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, im Prinzip fortgesetzt zu meinem kleinen Vortrag von vorhin. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass wir jetzt gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Deswegen würde ich jetzt konkret fragen, welcher Abgeordnete, wer noch immer dazukommt, ist also eigentlich Wurst, aber wer hat denn jetzt Interesse daran? Ich würde es terminieren, ich würde vorschlagen, dass wir einen Abend anberaumen, wo wir ein Brainstorming machen, unabhängig von dem, was ihr in der Fraktion schon besprechen und überlegt, was denn dann eher positiv wäre, was wir als nächstes Thema vielleicht zusammen mit dem Landesverband einfach aufs Tablett schreiben können. Und wenn jetzt mindestens noch Nico hat schon gesagt, er wäre dabei vorbeilaufen, als er gerade ging, wer würde mich denn dann noch unterstützen, sowas zu organisieren und sagen, hey, ich unterstütze das, wir machen das gemeinsam, was auch immer an dem Abend passiert, weil wir können es mal eben nicht aus der Hüfte, deswegen frage ich jetzt konkret, welcher MDL würde da mitmachen. Also bezüglich der 4 Schwerpunkte jetzt oder erstmal allgemein? Allgemein, was auch immer kommt, ein Schwerpunkt davon, vollkommen egal, was auch immer rausgemacht wird. Ja. Alle ist immer super. Ja, ich wollte den konkreten Namen haben. Michelle hat gesagt, er ist dabei. Du hast auch gesagt, aber hey, das motiviert, wenn ich klar höre, ich bin dabei, ich mach da mit. Mikro. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.